Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Es tut mir wirklich leid. Ich habe heute so viel erlebt. Ich habe euch nicht erschrecken wollen. Ich hoffe, ihr werdet mir nicht grollen. Mein Herz hat so vor Angst gebebt. Donner und Blitzen! Die Tür ist offen. Der Schornstein rauf. Da muss jemand drin sein. Vielleicht ein Geist. Oder ein Kobold. Ein Teufel. Oder ein Drachen. Ich wusste es ja. Ich hab's reißen im Bein. Da gibt's immer ein Unglück. Ich spür's schon. Oh, ein schlechtes Zeichen. Was sollen wir tun? Oh, gehen wir heimlich rein. Ja, heimlich heim. Rein allein. Geht mit, Jungs. Folgt mir. Schafft mehr und spart viel Zeit. Ja, so mein Liedchen summ. Tu's mit Gesang, dann wird's nicht lang. Die Zeit geht schneller rum. Das Fegen wird zum Spiel. Nimm an, der Besen still. Wer jemand, dem du zugetan, du fängst mit ihm zu tanzen an. Drum sei gescheit, es spart viel Zeit. Wer bei der Ja, damals in den 50er Jahren, da häkelte man in Deutschland zu Weihnachten noch Topflappen oder bemalte Laubsägearbeiten als Schlüsselbretter, zum Beispiel mit Schneewittchen und den sieben Zwergen, Version Disney. Ein Fernsehapparat hatte noch längst nicht jede Familie. Deshalb war das Kino der bevorzugte Ort für Träume und Fantasien. Der erste große Animationsfilm aus dem Hause Walt Disney war ein richtiges Ereignis. Das gute alte Märchen der Gebrüder Grimm in einer so bunten, manchmal ein bisschen dramatischen und manchmal auch komischen, vor allem aber sehr musikalischen Form. Entstanden war Schneewittchen und die sieben Zwerge schon 1937. Deutsch synchronisiert wurde er seinerzeit in Amsterdam, weil im Deutschen Reich ein solcher Film offiziell nicht mehr gezeigt werden konnte. Auch Walt Disney, nicht prinzipiell bei Geschäften mit undemokratischen Regimen skrupulös, führte da mit den Nazis keine Verhandlungen mehr. Nach Kriegsende lief die Synchronfassung in der Bundesrepublik dann bis in die 60er Jahre hinein. Filmkritiker und Autor Georg Seslen erinnert sich. Was wussten wir schon davon, dass die Zeichentrickfiguren Schneewittchen, die Königin, die Hexe, der Prinz und die Zwerge von deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern synchronisiert wurden, die vor den Nazis geflohen waren? Wenn wir die Stimme der Königin hörten, wussten wir nicht, dass es die von Dora Gerson war, die wie ihre gesamte Familie 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Ebenso Otto Walburg, der Sprecher des Zwergenchefs. 1933 aus Deutschland geflohen, 1944 in Auschwitz umgebracht. Nein, für uns war das alles nur ein herrlicher Traum. Und der Name Walt Disney, der darüber stand, der stand für eine andere, eine bessere, eine amerikanische Welt, eine bunte Welt, ganz ohne Propaganda, Gebrüll, Krieg und Bomben. Walt Disney war für uns Nachkriegskinder das, was für die Teenager der Rock'n'Roll, für die Oberschüler der Jazz und für die Studenten Steinbeck, Miller und Hemingway aus dem Amerika-Haus waren. Eine Mischung aus Erregung, Optimismus und flotten Jive. Drum sei gescheit und pfeif. Walt Disney stand nach dem Krieg für viele ganz unterschiedliche Formen der populären Kultur. Neben den Zeichentrickfilmen mit den sacht modernisierten Märchenstoffen gab es im Kino bei den Vorführungen für Jugendliche regelmäßig Zusammenstellungen von Kurzfilmen, die in den USA als Vorprogramm vor Spielfilmen gezeigt wurden. Endlose Gag-Kaskaden, die um die Tücken der Objekte oder die Unmöglichkeit eines ungestörten Mittagsschläfchens in der Hängematte kreisten. Mittendrin der Choleriker Donald Duck, der früher oder später stets seinen Wutanfall bekam, was in aller Regel das Schlamassel nur noch vergrößerte. Im Lauf der 60er Jahre holt die Ente im Matrosenanzug Mickey Mouse an Popularität, auch im Film zumindest, ein. Im Comic war er ihm schon voraus. Walt Disney selbst erklärte seinen Anhängern, warum man der aufbrausenden Ente mehr Aufmerksamkeit schenkte. The duck came along as a result of too many taboos put onto Mickey Mouse. Donald Duck wurde kreiert, als es schon zu viele Tabus für Mickey Mouse gab. Die Leute glaubten nicht mehr, dass Mickey sich mal daneben benehmen könnte. Er hatte eben eine gewisse Würde. Er war eine Respektsperson geworden. Um uns eine gewisse Bandbreite des Komischen zu ermöglichen, erschufen wir also diese kleine Ente, diesen Zornnickel Mr. Duck. Und dann konnten wir diese verschiedenen Charaktere zusammenbringen. Wir hatten dann Filme, in denen alle vier Charaktere, Mickey, Donald, Goofy und Pluto, zusammen auftreten. Hey, Mickey! Any milk today? Okay, Goofy! Okay, Goofy! Let her go! Shoo, bossy! Oh, shoo! Mickey, Goofy und Donald auf Campingausflug. Der Zeichentrickfilm, in den USA schon 1938 in den Kinos, war bei uns Kids der 60er Jahre ein Riesenrenner. Nicht nur, weil ein Gag auf den anderen folgte, sondern weil auch hierzulande die Reisewelle begonnen hatte. Urlaub und Camping wurden zum neuen Glücksversprechen. Und so wussten wir auch aus eigener Erfahrung, dass dabei allerhand schiefgehen kann. Dann gab es das Mickey Mouse Comic-Heft, das erste im Sommer 1951. Mit all den Figuren, die dann als Plüschpuppen oder Blechspielzeug unterm Weihnachtsbaum lagen und auch auf Topflappen und Laubsägearbeiten wieder auftauchten. Mickey und Minnie Maus, Goofy, Donald Duck, wie wir sagten, Tick, Trick und Track, Onkel Dagobert, der böse Wolf und die drei kleinen Schweinchen, Daniel Düsentrieb und Klein Adlerauge. Mittendrin im Heft dazu bald auch Fotografien von tollen neuen Automobilen und Berichten aus aller Welt. Ein Chefreporter namens Flix brachte Fotos aus Afrika und Lateinamerika mit und eine Serie klärte uns über die strahlende Zukunft auf. Unser Freund, das Atom. Seitdem sehen Atome aus wie freundlich grinsende Walt Disney-Figuren. Wir wurden Mitglied im Mickey Mouse Club und wenn man genug Sammelecken ausgeschnitten hatte, bekam man zur Belohnung einen Mickey Mouse Fahrradwimpel. Von Disney gab es auch lehrreiche und zugleich spektakuläre Naturfilme wie »Die Wüste lebt« mit fantastischen Tieraufnahmen und tollen Kameratricks. Und es gab Fotos und Filme von einer fernen Wunderwelt, die kaum jemand von uns einmal wirklich zu erreichen hoffen durfte, Disneyland. Well, it came about when my daughters were very young and Saturday was always daddy's day with the two daughters. Als meine zwei Töchter noch klein waren, waren die Samstage immer meine Daddy-Tage. Also versuchte ich, mit den beiden irgendwo hinzugehen, damit sie was anderes sehen, zum Karussell etwa. Als ich da auf einer Bank saß, während meine Töchter Karussell fuhren, dachte ich, es müsste irgendein völlig neues Angebot geben, wo Kinder und Eltern gemeinsam Spaß haben können. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole just received your letter. You're down and out, you say. At first I thought I would tell you to travel on the other way. But in my memory lingers all you once were to me. I'm going to give you another chance to prove what you can be. Es war einmal eine Familie, die den Namen Disney trug. Die Anglifizierung eines ursprünglich französischen Namens. Wie in so vielen amerikanischen Familien waren ihre Mitglieder aus den verschiedensten europäischen Ländern eingewandert. Aus Irland, Schottland, Belgien, England. Und wie so viele amerikanische Familien war auch die Familie Disney auf dem neuen Kontinent noch nicht zur Ruhe gekommen. Wirtschaftliche Unternehmungen wurden aufgebaut, hatten Erfolg und gingen wieder unter. Berufliche Karrieren kennzeichneten steile Aufstiege und ebenso steile Abstürze. Es gehörte zur Familie Disney, dass man nach einer Niederlage nicht lange lamentierte, sondern einfach weiterzog, um sein Glück in einem anderen Teil der Vereinigten Staaten zu suchen. Was blieb neben den vielen Ups and Downs, das war eine unterschwellige Sehnsucht nach einer stetigeren und verwurzelten Lebensweise, nach einer verlässlichen Heimat. Walt Disney würde sich diesen Kindheitstraum von Heimat erfüllen. Any old time you wanna come back home, home. Zugleich Märchenland und Zukunftsvision. Der Name Disney stand in den ersten Jahrzehnten des Unternehmens nicht nur für nostalgische Träumereien und bunte Sentimentalitäten, für die manch sauertöpfischer Erwachsener das Wort Kitsch fand. Er stand genauso für Aufbruch, für fliegende Automobile, für nützliche Atomkraft und Expeditionen zum Mond. Über allem schwebte Onkel Walt als ebenso gütiger wie allwissender, verständnisvoller und doch autoritärer König dieses Traumreiches. Walt Disney mit seinem charakteristischen Oberlippenbärtchen und dem schwungvollen Schriftzug, der alle seine Produkte zierte. Der Mann mit dem ewigen Lächeln, der Kinder begeisterte und Eltern beruhigte. Wo Walt Disney draufstand, da konnte man entspannen und vertrauen. Da konnte man sich niederlassen, da war Zuversicht und Harmonie nach all den Schrecken. Walt Disney war nicht nur ein cleverer Geschäftsmann, sondern teilte seine eigenen Träume mit denen seines Publikums. Elias und Flora Disney hatte es nach Chicago verschlagen, als am 5. Dezember 1901 das vierte Kind geboren wurde. Walter, später nur noch Walt genannt. Nach einiger Zeit fanden Elias und Flora, dass diese Stadt voller Laster und Gewalt kein Platz war, wo Kinder aufwachsen sollten. So zog die Familie aufs Land. Man bewirtschaftete eine kleine Farm nahe dem Ort Marceline in Missouri. Verdammt harte Arbeit. Die Kinder mussten nach der Schule auf den Feldern und bei den Tieren mithelfen. Der Vater führte ein strenges Regiment. Die älteren Brüder von Walt ertrugen das bald nicht mehr und verschwanden eines Nachts. Doch für den jungen Walt war Marceline ein Paradies. Eine wunderbare Mischung aus Freiheit und Geborgenheit, aus Abenteuer und Zusammenhalt, Natur und Zivilisation. Als die Farm schließlich nicht einmal mehr genug abwarf, um die Familie zu ernähren, zogen die Disneys wie gewohnt weiter. Aber Walt behielt Marceline im Herzen. Alles, was er später unternehmen würde, war, bewusst oder unbewusst, ein Versuch, das verlorene Paradies der Kindheit in Marceline noch einmal zu errichten. Als eine typische amerikanische Kleinstadt oder als Abbild der ganzen Welt. Disney World. Eine Welt, in der Tiere sprechen und Maschinen menschliche Gesichter haben konnten und alles von einer kindlichen Lust an Sinnlichkeit und Abenteuer durchdrungen war. Manchmal kam auch ein Schuss Derbheit, eine Prise Anarchismus und ein Quantum Cartoon-Gewalt dazu. Ah! Während seines freiwilligen Militärdienstes als Ambulanzfahrer in Frankreich begann Walt Disney ein wenig Geld mit lustigen Zeichnungen zu verdienen. Danach tat er sich mit seinem Kumpel Up Iwerks zusammen. Die beiden eröffneten mit einem Startkapital von $250 ein Trickfilmstudio. Vorläufer des Disney Brothers Cartoon Studio, das Walt Disney 1923 mit seinem Bruder Roy in Los Angeles gründete. Schon damals hegte Walt Disney eine Vorliebe für deutsche Märchen. In seinen frühen Trickfilmen, Lafo Grams genannt, verwendete er Motive aus Die Bremer Stadtmusikanten oder Rotkäppchen und der Wolf. Bekannt wurde Disney dann mit einer bemerkenswerten Innovation. In den Filmen der Serie Alice in Cartoonland spielte erstmals eine Schauspielerin mit Zeichentrickfiguren zusammen. Es waren Stummfilme, über die man vor Ort neben der Musik lustige Geräusche improvisierte. Später wurden dazu auch fertige Tonkonserven geliefert. Mit den Alice-Filmen gelang Walt Disney zwar der Sprung nach Hollywood, aber die Geschäftsbedingungen waren rau. Das Urheberrecht an den Figuren lag nicht bei den Zeichnern. Disneys zweite Kreation nach Alice in Cartoonland, den wüsten Zeichentrickhasen Oswald the Lucky Rabbit, war er bald wieder los. Wieder einmal bedurfte es eines Disneyschen Neuanfangs. Disney hatte 1928 die Rechte an seiner damals wirklich schon populär gewordenen Figur The Lucky Rabbit verloren und fuhr dann von New York aus im Zug mit seiner Frau zurück nach Los Angeles. Und der Anekdote nach soll der Zug immer Chuck-Chuck-Maus gemacht haben. Und das soll Disney auf den Gedanken gebracht haben, es doch mal statt mit einem Kaninchen mit einer Maus zu probieren. Andreas C. Knigge, Comic-Kritiker und Historiker. Er wollte sie erst Mortimer nennen, aber seine Frau Lilian sagte dann, warum nennst du sie nicht Mickey? Und das ist quasi der Gründungsmythos der Disney-Studios. Disney machte sich dann umgehend an die Arbeit und der Zeichentrickfilm, da ging es eben damals hauptsächlich um das Zeigen von Bewegungen, dass sich Zeichnungen bewegen konnten oder gezeichnete Figuren bewegen konnten. Und damals während des Hypes um Charles Lindberghs Atlantiküberquerung wollte er einen Film machen mit einem Flugzeugflug und der Film hieß Plane Crazy. Und dann war aber 1927 mit The Jazz Singer der erste Tonfilm aufgekommen. Der Tonfilm wurde damals nicht unbedingt als eine Bereicherung gesehen. Warner, der den Film drehte, The Jazz Singer, fragte erstmal, wer will denn eigentlich Schauspieler reden hören? Und insofern war das eine Neuerung, deren Erfolg jetzt, es war eine technische Neuerung, deren Erfolg überhaupt noch nicht abzusehen war. Aber Disney fand das also sehr interessant und er zog also einen Film, mit dem gerade begonnen worden war, Steamboat Willie, vor und legte den also von vornherein als Tonfilm an. Plane Crazy wurde nach hinten verschoben, wurde erst sehr viel später, nachdem dann auch Ton zugefügt wurde, aufgeführt. Und am 18.11.1928 kam dann Steamboat Willie in die Kinos. Und als erster Zeichentrickfilm mit Ton. Steamboat Willie war zugleich der erste Zeichentrickfilm mit Ton, die Geburtsstunde von Mickey Mouse und die Initialzündung für die Entstehung einer eigenen Bilderwelt. Zuvor hatte Walt Disney, wie die meisten seiner Branche, einfach eine Idee für einen Charakter oder eine Situation umgesetzt. Und wenn sich die erschöpft hatte, wurde eben eine andere ausprobiert. Doch nun baute man um eine Figur eine ganze Welt auf, fügte neue Figuren hinzu, entwickelte einen konstanten Stil, verwob einzelne Ideen und Charaktere miteinander. Kurz, es entstand nach und nach die zunächst fiktive Disney-Welt. In ihrem Zentrum lebt die Maus Mickey, zu Beginn ein anarchischer Herumtreiber mit allen erdenklichen Flausen im Kopf und ohne viel Skrupel, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Durchaus ein Kind seiner Zeit. Damals funktionierten Comics und Cartoons noch nach dem Schema der Slapsticks und der rohen Lausbübereien aller Katzenjammer-Kids. Aber Mickey Maus hat, kaum wirklich domestiziert durch seine Gefährtin Minnie, noch einen anderen Charakterzug. Es zieht ihn hinaus in die Welt. Er sucht das Abenteuer. Mickey wird zur Trickfigur, die nicht mehr mit der ganzen Welt im Dauerkonflikt steht. Er findet Freunde, er findet Orte, die des Verweilens wert sind. Nach und nach wurde Mickey Maus so zum Freund der Kinder in aller Welt. Das Merchandising mit Mickey als Spielzeug, Plüschtier, Werbefigur, Buchillustration, Comiccharakter und so weiter brachte dem wachsenden Disney-Studio in den 30er und 40er Jahren oft mehr Geld ein als die Zeichentrickfilme selbst, die immer aufwendiger, perfekter und damit auch kostspieliger wurden. Mickey rettete mehr als einmal Disney. Mickey Maus, zu Beginn gerade einmal mit einer kurzen roten Hose bekleidet, ist frech und agil. Sein piepsig, keckerndes Lachen hat etwas durchaus Unverschämtes. Aber natürlich ist Mickey auch niedlich. Seine Proportionen passen ja ins bekannte Kindchenschema. Mickey war eine Anima für Kinder, die sich nicht trauten, so frech zu sein wie er, aber bestimmt genauso nett sein wollten. Mickey Maus war eine universale Chiffre für die komische Unschuld, für die Lust am Leben und für kindlichen Spaß. So durfte Lillian Harvey noch 1936 im deutschen Spielfilm Glückskinder singen. Ich wäre die Mickey Maus, dann sehe ich sehr komisch aus. Ich triebe Unfug noch und noch und wohnt im Mauselock. Ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags wär ich frei. Ganz langsam beginnt in den Zeichentrickfilmen Mickys Wandlung vom niedlichen Anarchisten zum vernünftigen Kleinbürger. Aber sein wilderes Ego kann sich retten, wie es ihm bei seinen Abenteuern stets gelang. Und zwar in ein anderes Medium. Comics interessierten Walt Disney überhaupt nicht. Sie interessierten ihn ein einziges Mal 1930, als man ihn fragte, ob er bereit wäre, Mickey Mouse für einen Comicstrip zur Verfügung zu stellen. Andreas Platthaus, Comic-Experte und Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er hat dafür einen seiner besten Zeichner, Floyd Gottfredson, der vorher im Trickfilmbereich tätig war, abgestellt, das immerhin zeigt, dass er wusste, dass damit Geld zu verdienen war. Und er hat 2 Wochen lang diesen Strip selber geschrieben, aber auch nur deshalb, weil er das Gefühl hatte, ich muss diese Sache selber auf den Weg bringen. Und nach 2 Wochen hat er Floyd Gottfredson gesagt, wie wäre es, wenn du selbst das jetzt übernimmst? Und Gottfredson hat das mit Kusshand gemacht. Und Disney hat danach überhaupt keinen Einfluss mehr darauf genommen, was er in diesen Comics machte. Und es war mehr oder minder Zufall, ob sich Gottfredson an dem orientierte, was in den Filmen inhaltlich passierte oder ob etwas vollkommen anderes aus Mickey Maus machte. Und meistens geschah Letzteres. Mittlerweile sind Floyd Gottfredsons Mickey Maus Comics ein fester Bestandteil des Klassiker-Kanons der grafischen Erzählung. Unter seiner Federführung wurden aus den eher beliebig zusammengestellten Gags der Zeitungsstrips Abenteuergeschichten mit schier epischem Atem und wunderlichen Charakteren. Einige davon, wie der spürnasige Kommissar Hunter oder Phantom Blot alias das schwarze Phantom, bleiben auch in späteren Variationen erhalten. Mickey durchquert sämtliche Abenteuerlandschaften. Die Wüste, den Urwald, die Ozeane, die höchsten Berge. und verballhornt alle Klassiker der Abenteuerliteratur von Alexandre Dumas bis Jules Verne. Als die Zeitungen im Jahr 1955 von Gottfredson verlangen, wieder zum einfachen Muster von ein Tag, ein Strip, ein Gag zurückzukehren, ist es mit diesem Mäusemeisterwerk auch wieder vorbei. I'm a happy mouse, and I ought to be, 'cause you let me in your house and watch me on TV. We're all happy kids when you're in our house. We have fun and lots of laughs because you're Mickey Mouse. Hierzulande haben wir diesen Floyd Gottfredson-Mickey erst viel später als gestandene Comic-Afficionados richtig kennengelernt. Wir Kinder der 50er und 60er Jahren wuchsen dagegen mit zwei Mickey-Maus-Inkarnationen auf. Da war auf der einen Seite die alte Mickey-Maus mit dem roten Höschen und dem langen schwarzen Schwanz, die auch auf dem Schriftzug der Mickey-Maus-Comics zu sehen war. Und die ist nun wieder in den Spielzeuggeschäften als Puppe oder als Fahrer von Blechautos gab. Aber im Heft selber und auch in den Disney-Programmen, in den Jugendvorstellungen unseres Lieblingskinos, da sahen wir eine neue Mickey Maus, eine bürgerlich gekleidete Figur, die auf zwei Neffen, Mack und Muck, aufpassen muss, einen Hund namens Pluto und einen ebenso begriffsstutzigen wie gutmütigen Freund namens Goofy hat. In einem typisch amerikanischen Vorstadthaus residiert und höflich als Herr Maus angesprochen wird. Und offensichtlich ist das Leben dort für Herrn Maus so langweilig, dass er zusammen mit Goofy und Kommissar Hunter immer mal wieder auf Verbrecherjagd gehen muss. Das eben gehörte zur Erfolgsformel der Walt Disney Company. Die Fähigkeit zu ständiger Innovation und Anpassung und zugleich die Bewahrung klassischer Formen und Charaktere. Ein endloses Ausdifferenzieren und zugleich eine innere Kontinuität. Alles wird immer wieder anders und alles bleibt irgendwie immer Disney. Der Konzern, also Disney, strebt halt auch ein bisschen ein Rezept eigentlich, also Vorgehensweisen eigentlich im Mittelpunkt, Simplifizierung und Homogenisierung, also dass alles ein bisschen abgeflacht wird. Das Besondere, dass er vielleicht nicht nur bestimmte Zielgruppen im Auge hat, sondern irgendwo alle an Bord holen will. Der Literaturwissenschaftler und Autor Thorsten Hanisch arbeitet an einem Buch über Mickey Maus. Disney hatte ja nie eigentlich ein gewisses Kernpublikum, man hatte immer weiter ausdifferenziert, weil er, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht im Menschen bedient hat. Und er hat halt immer wieder aufgebaut. Also er hat ja seine Produktpalette differenziert entsprechend. Und ich sehe auch ein bisschen eine Gemeinsamkeit zwischen Disney und Elon Musk irgendwo. Weil er hat ja auch nie seinen Arbeitern irgendwie Credits gegeben und er hat sich so ein bisschen als Heiliger inszeniert, als Prophet einer neuen Welt. Schon zu Beginn der 30er Jahre hat es Walt Disney geschafft. Er ist nicht nur der Boss eines Zeichentrickstudios und aus Erfahrung klug geworden, ein strenger Kontrolleur aller Verwertungs- und Vermarktungsrechte seiner, oder genauer, der Geschöpfe seiner Mitarbeiter. Sondern er ist darüber hinaus ein weltweit anerkannter Botschafter des Guten und Schönen geworden. Des Gut-Amerikanischen und des Kindlich-Schönen. Der Mann, der die Welt in ein Abbild von Marceline verwandeln will. Der Mann, der aus jedem Tag einen Festtag macht, aus jedem Blick ein Staunen. Aus provinzieller Heimat ein universales Märchen. In den letzten Jahren haben wir uns in viele verschiedene Bereiche gewagt. Wir hatten Gelegenheit, viele wundervolle Leute zu treffen und mit ihnen zu arbeiten. Ich hoffe nur, dass wir eines nie vergessen. Alles begann mit einer Maus. Bereits 1931 hatte der Mickey Mouse Club über 1 Million Mitglieder. Die Leinwandgöttin Mary Pickford erklärte öffentlich, dass niemand anderes als Mickey Mouse ihr Lieblingsfilmstar sei. Mickey Mouse wurde in das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds in London aufgenommen. Die Gattin des amerikanischen Präsidenten, Eleanor Roosevelt, bedankte sich artig in einem Brief an Disney für die vielen schönen Abende, die sie mit Mickey und den anderen Disney-Geschöpfen verbringen durfte. Der Stummfilmstar Douglas Fairbanks Sr. zeigte den Einwohnern der polynesischen Inseln Mickey-Maus-Filme, um sie für den American Way of Life zu begeistern. Nur in Deutschland reagierte die Filmzensur gereizt. Selbst in der relativ liberalen Weimarer Republik, als Mickey es in einem seiner Filme als zunächst wenig geeigneter Rekrut mit einem Heer von Katzen mit Pickelhauben auf den Köpfen zu tun bekommt. Da sah die staatliche Filmprüfstelle in der Tat die nationale Würde beleidigt. Aber mehr noch scheint der Film The Barnyard Battle eine allgemeine Persiflage auf den Militarismus. Wenn auch die Disney-Figuren wenig später ihren Einsatz für die US-amerikanische Kriegspropaganda leisten sollten, so blieben sie doch, wie Mickey Mouse in diesem Film, ihrem ganzen Wesen nach zivil. Nein, in Nazi-Deutschland konnte Mickey Mouse nicht das unumstrittene Idol sein, das er anderswo war. Die nationalistische und völkische deutsche Presse erklärte die Maus zum Volksverderber und zum Gift für die deutsche Jugend. Dabei spielten die Kinos noch bis 1941 Mickey-Maus-Filme im Vorprogramm, trafen sich Mädchen in sogenannten Mickey-Maus-Kränzchen und drückten sogar Parteibonzen ihre Zigarren in Mickey-Maus-Aschenbechern aus. Auch als Mickey Mouse schließlich verboten wurde, verschwand das Bild der Maus nie vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis. Nicht viel anders verhielt es sich nach 1954 in der DDR, als man dort Disney-Produkte als antisowjetische Propaganda und Vertreter westlicher Dekadenz verbot. Auch da blieb die Maus im popkulturellen Untergrund und als Schmuggelware lebendig. Das zeitweilige Verschwinden war auch wieder Teil einer umso größeren Kultbildung. Geplant oder nicht, so musste die Maus zu einem Symbol der Freiheit werden. Meine Disney-Sozialisation geschah naturgemäß deutlich später als bei den meisten Disney-Comic-Lesern, weil ich bis 1989 abgeschlossen war von dem Zugang zu Disney-Comics auf Deutsch. Ich habe in der DDR gelebt. Stefan Panor, freier Publizist und Comic-Experte. Für mich war Disney und Disney Comics immer der Reiz des Exotischen. Das ist kindheitsbegründet eben gerade aus dem fehlenden Zugang zu diesen Comics, von denen man immer nur gehört hat, die man vielleicht manchmal bei anderen gesehen hat, die ich persönlich aber selber nie lesen konnte. Das heißt, ich bin wie zu vielen westlichen Kulturprodukten erst nach dem Untergang der DDR gestoßen und dort dann aber mit relativ großer Intensität. Das heißt, ich war lange Zeit Leser der Mickey Mouse und der begleitenden Produkte. Waren nun Mickey Mouse und all die anderen Disney-Produkte wirklich Medien und Repräsentanten der Befreiung? Oder doch Agenten des amerikanischen Kulturimperialismus, wie es die Neue Linke Ende der 60er Jahre herausfand? Typische Produkte der Konsum- und Kulturindustrie zum Zwecke der Verbreitung kapitalistischer Propaganda? Sollten wir uns gar, wie Theodor W. Adorno schrieb, über die Prügel, die Mäuse, Enten und Hunde auf der Leinwand bezogen, amüsieren, damit wir uns an die eigene Unterdrückung gewöhnten? Die Sache wurde ambivalent und für manchen ein ernsthaftes Problem der kulturellen Selbstidentifikation. mit Mickey Maus und Schneewittchen, Pinocchio und Dumbo, dem fliegenden Elefanten, groß geworden, manches heimlich gegen die Verdikte von Eltern und Lehrerinnen genossen, musste man sich nun nicht mehr nur gegen die Kritik von rechts, sondern auch gegen die von links verteidigen. Die Antwort war ein großes Ja, aber. Walt Disney war ein großes Genie, das zwar selber keine Kunst machte, auch wenn sein Name überall drauf stand, aber seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu künstlerischen, technischen und handwerklichen Meisterleistungen antrieb. Aber er war auch ein Ausbeuter, ein Propagandist und Hersteller einer kapitalistischen Trugwelt. Vielleicht sogar, aber das kam später, ein verkappter Rassist. Nach 1968 jedenfalls musste man alles, was mit Walt Disney zusammenhing, differenziert sehen. Mit einem Auge des kindlichen Staunens und mit dem anderen der kritischen Distanz. Aber wie sollte man das Gute vom Bösen, die kleinen Wunder von den großen Blödheiten, die psychedelische Subversion eines Films wie Fantasia von der geballten Konzernmacht trennen? Disney hat es geschafft, flächendeckend Teil nicht nur der amerikanischen Pop- und Alltagskultur zu werden. Zum Beispiel verpflichtet der Konzern Sportlerinnen und Sportler vertraglich, auf die Frage von Reportern und Moderatoren, was sie nach einem Sieg tun würden, stets als Antwort zu geben: I'm going to Disneyland. Vielleicht ist der Satz gar nicht nur als so aufdringliche wie verlässliche Werbebotschaft zu verstehen. Seit 1955 das erste Disneyland als imaginäres Zentrum der universalen Traumfabrik im kalifornischen Anaheim gegründet wurde, ist es zum Sehnsuchts- und Pilgerort nicht nur für amerikanische Menschen geworden. Geschäftsreisende und Diplomaten, die die USA besuchen, werden nach Disneyland eingeladen. Staatsbesuche mit einem Ausflug nach Anaheim beschlossen. Legendär geworden ist der Wutausbruch von Nikita Chruschtschow, als man ihm beim ersten USA-Besuch 1959 mitteilen musste, dass aus seinem Besuch in Disneyland nichts würde. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Heute erzählen wir Ihnen von unserem neuesten und größten Traum. Disneyland. Gesehen aus 600 Meter Höhe. Wir hoffen, dass Sie hier einen Ort des Wissens und des Glücks finden. Er besteht aus vier Welten. Adventureland. Tomorrowland. Fantasyland and Frontierland. In unserer Fernsehserie aus Frontierland erzählen wir von echten Kerlen, die legendär wurden wie Davy Crockett. Like Davy Crockett. Eine Reise nach Disneyland. Für ein Kind aus einer normal verdienenden bundesdeutschen Familie unerreichbar. Aber es gab Reiseberichte, es gab Filme, es gab Postkarten. Und es gab Preisausschreiben, die mit einer solchen Traumreise als Gewinn lockten. Walt Disney hatte mittlerweile auch eine eigene Fernsehshow, in der er sich immer wieder selbst zeigte als gütiger Meister im Land der Träume und des guten Zusammenlebens, was es in der Kleinstadt Marceline vielleicht einmal gegeben hatte oder in der Traumerinnerung von Walt Disney. Seinen Mitarbeitern erschien Disney zunehmend wie eine entrückte Figur. Auf die Frage eines engen Mitarbeiters, ob er sich bei seiner Popularität nicht vorstellen könne, sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, antwortete, so die Legende, Walt Disney: Warum sollte ich Präsident der USA werden wollen? Ich bin doch schon König in meinem eigenen Weltreich. Anekdoten wie diese gibt es viele. Sie zeigen, dass Walt Disney nicht nur ein brillanter Organisator künstlerischer Talente, ein natürliches Showtalent und ein gewiefter Geschäftsmann war, sondern auch ein schwieriger Mensch. Eine Aufmunterung oder gar ein Lob war von ihm selten zu hören. Wenn er seine Mitarbeiter besonders auszeichnen wollte, bekamen sie einen Prämienscheck. Wenn Walt Disney einen Raum betrat, mussten alle anderen respektvoll aufstehen. Mit Personen, die ihm in Berühmtheit und Kreativität ebenbürtig waren, kam Walt Disney nicht zurecht. So zerschlug sich sehr rasch eine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Salvador Dalí, Aldous Huxley oder Sergei Eisenstein. Der sicherste Weg, seinen Job zu verlieren, war, dem Meister zu widersprechen oder auch nur bei der Zustimmung zu zögern. Disney sammelte die Ideen seiner Mitarbeiter, aber am Ende war alles immer seine Entscheidung, sein Werk. Dabei pflegte er, was die Sache noch komplizierter machte, durchaus die Kunst des Selbstwiderspruchs. Immerhin konnte er seine Tyrannei gelegentlich mit einer Prise Selbstironie verbinden. Zu einem seiner talentiertesten Animationszeichner, Bill Peet, soll er gesagt haben: »Wenn ich so gut wie Sie wäre, Bill, würde ich nicht für Disney arbeiten.« Walt Disney war nicht nur der König in seinem Reich der Träume, er füllte diese Rolle auch mit großer Perfektion und Lust aus. Dabei blieb er als Mensch verschlossen. Nie erfuhr man von ihm etwas anderes als das, was der Inszenierung der Marken- und Kunstfigur Disney zuträglich war. Walt Disney schuf nicht nur archetypische Figuren für sein Traumreich des universalen Marceline, er verwandelte sich auch immer wieder selbst in ein archetypisches Bild des amerikanischen Selfmade Man. Disney ist oder hat sich so ein bisschen gesehen als amerikanische Seele. Also er war ein sehr konservativer Mann, Republikaner, strammer Antikommunist natürlich. Und er war von sich selbst der Meinung, die Seele der amerikanischen Kultur zu verkörpern. Also die Werte, die natürlich in der Regel beschauliche Werte sind, aus der Vergangenheit, Übersichtlichkeit, Zusammenhalt, Freundschaft, Kameradschaft, Gemütlichkeit, Sauberkeit und so weiter und so fort. Andreas C. Knigge, Comic-Kritiker und Historiker. Auf der anderen Seite interessierte ihn natürlich auch immer die Technik. Und ich meine, das war eine Zeit, wo man dachte, also die Atomkraft heilt alles und löst also jedes Problem. Und wo man also die Gefahren von Technik auch noch gar nicht sah und Technik also ganz anders einschätzte. Technik war dazu da, dass wir alle nur noch 2 Stunden am Tag arbeiten müssen. Den Rest machen dann kleine Roboter. Und das war also dieses Technikbild, was man damals hatte. Und in der Tat passierten damals natürlich auch, wenn man sich so Disneys Werk, filmische Werke retrospektiv anguckt, dann gibt es ja also viele Momente, wo die Technik für ihn auch ein großer Sprung in der künstlerischen Weiterentwicklung gewesen ist. When you wish upon a star, make no difference who you are. Desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as wir wuchsen also auf mit Mickey Maus und Donald Duck, mit Schneewittchen, Pinocchio und Susi und Strolch, aber auch mit Bildern von Magnetschwebebahnen, Überschallflugzeugen und atomkraftbetriebenen Familienautos. Und dann gingen die Gedanken in andere Richtungen. Disney bedeutete viel, aber doch nicht alles. Die Nostalgie verflüchtigte sich ein wenig, unsere Technikbegeisterung erhielt erste Dämpfer. Und je näher Disneyland uns rückte, zuerst in den Medien, dann als reale Reisemöglichkeit und schließlich sogar als europäische Dependance in Frankreich, desto mehr wurde auch sichtbar, dass dieses Traumreich in all seinen äußeren Perfektionen auch eine schreckliche Zukunftsvision enthält, sozusagen 1984 mit Kitschüberzug. Ein Land voller Sensationen, in dem gleichwohl niemand etwas anderes tun kann, als genau das, was von ihm erwartet wird. Nicht alles, was der Disney-Konzern anpackt, verwandelt sich in Gold. Nach dem Tod von Walt Disney stellte sich die Frage, für welche Sorte von Träumen man die Fabrik sein und wie man im Markt bestehen wollte. Nach wie vor folgte man dem Ziel, jedes Jahr einen neuen großen Animationsfilm in die Kinos zu bringen. Zwischendurch gab es ein paar arge Flops, aber nach wie vor gelangen auch Kassenerfolge. Robin Hood und Little John gehen im Wald spazieren und sie lachen und sind fröhlich, weil jeder das gern mag. Sie erinnern sich an Dinge, die sie amüsieren. Udelelli, Udelelli, welch ein schöner Tag. Keiner denkt an die Gefahr, so planschen sie im Wasser rum und trinken sich auf ihre Art satt. Und sie denken nicht im Traum daran, dass sie der Sheriff mit dem Polizeitrupp längst umzingelt hat. Robin Hood und Little John rennen um ihr Leben, springen über hohe Zäune ohne Mühe und Plag. Denken beide nur an ihre Flucht und schließlich schaffen sie es. Udelelli, Udelelli, Kinder, welch ein Tag. Udelelli, Udelelli, Kinder, welch ein Tag. In Deutschland stieg Robin Hood 1973 noch einmal in die Kategorie Kult auf. Das Ideal, die unterschiedlichsten Publikumsschichten anzusprechen, war noch einmal erreicht. Kinder und Erwachsene, brave Bürgerfamilien und hibbelige Hippies, Linke und Rechte, Popcorn-Publikum und Cineasten auf der Suche nach verborgenen Subtilitäten und Zitaten. Danach indes schien die große Disney-Animationserzählung in verschiedene Stränge zu zerfasern. Es machte in den späten 80er Jahren, 20 Jahre nach dem Tod Walt Disneys, den Eindruck, als habe man mit dem Kapitän auch die Richtung verloren. Nicht nur die Erfolge wurden spärlicher, die Produktion insgesamt stockte. Dann aber wurde in der Firma eine große Anstrengung ausgerufen. Personelle und organisatorische Umstellungen folgten. Die Disney-Renaissance kam mehr oder weniger im Bereich des Disney-Animationsfilms, weil nach dem Tod von Walt Disney die goldene Regel bei Disney war und ist, jedes Jahr ein neuer Animationsfilm. Und unter Walt Disney eingeführt mit Schneewittchen, wenn wir vom ersten Abendfüllen Animationsfilm ausgehen, also seit 1937, ist das mehr oder weniger jedes Jahr eingehalten worden, aber nicht unbedingt immer kommerziell erfolgreich. Veronique Sina, Medienwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt. Diese Disney-Renaissance hatte mit zum Ziel, das wieder populärer zu machen und kommerziell erfolgreicher, also die Disney-Animation-Studios wieder zu beleben. Und das passierte tatsächlich mit einem kommerziellen Erfolg wie Ariel oder dann eben ganz großer Erfolg der König der Löwen 1994, sodass hier im Prinzip eine Wiederbelebung stattgefunden hat. Also das würde ich als Renaissance bezeichnen. I know who you are. You're Mufasa's boy. You're the king. King? Have you got your lions crossed? You know my father? Correction. I know your father. He died a long time ago. Nope. Wrong again. He's alive. And I'll show him to you. Father? You are my son. And the one true king. You see, he lives in you. You must take your place in the circle of life. Simba! Seit den 90er Jahren erweitert sich auch konstant das Repertoire der Traummaschine Disney. Da sind die Musical-Adaptionen, die Serienprodukte und nicht zuletzt die Prinzessinnenträume, an denen sich nach und nach die Diskurse der Emanzipation und der Diversität entfachen. Man dreht, mit viel Hilfe von digitaler Technik und KI-Einsatz, Realfilmversionen einstiger Zeichentrickfilme. Während zuvor Disneyland-Szenarien nach Filmen entstanden, dreht man nun Filme wie Jungle Ride oder Ghost House, in denen man die Kulissen der Vergnügungsparks in eine Filmhandlung einbaut. Und man greift auf ein bewährtes Konzept zurück und gibt ihm einen neuen Kick. Klassische Märchenstoffe wie Die kleine Meerjungfrau, Rapunzel oder Die Schöne und das Biest werden mit einer Prise von feministischer Selbstermächtigung versehen. Legendenstoffe wie die von Pocahontas, Mulan oder Vaiana stellen starke Mädchen- und Frauenfiguren in den Vordergrund von Geschichten, die nicht mehr rein weiß und nicht mehr eurozentrisch sein müssen. Wieder geht es um das Kunststück, zugleich die Tradition der Disney-Ästhetik zu wahren und Neues zu riskieren, inhaltlich und manchmal auch formaler Art. Während sich Disney immer weitere Marken und Franchises einverleibt, die Konkurrenz der Pixar-Animationsfilme, die mit neuen Ideen und kreativem Computereinsatz eine eigene Zeichenwelt geschaffen haben, die Star-Wars-Saga mit ihrer Erzählmaschine aus Märchen, Fantasy und Science-Fiction, schließlich die Marvel-Superheldenlinie, gerät eine Figur mehr und mehr in das Zentrum der Diskurse darüber, ob die Filme Ideologie produzieren, Leitbilder inszenieren oder vor allem eine pädagogische Mission verfolgen. Die Disney-Prinzessin. Soll sie, wie in einer anderen Parallelwelt die Barbie-Puppe und ihre medialen Schatten, zum neuen weiblichen Prototypen werden? Zeichnen sich in ihr Veränderungen der Mädchen- und Frauenrolle ab? Oder führen sie doch auf Umwegen zu alten Stereotypen zurück? Disney-Filme werden nicht mehr nur als pure Unterhaltung und Träumerei empfunden. Sie werden auch als Statements betrachtet, wenn auch vielleicht nicht genau von denen, die sie besonders lieben. Wenn ein Löffelchen voll Zucker Petrin mit ihm versüßt, ja, mit ihm versüßt, mit ihm versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker, bittere Milchin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut. Und baut ein Vögelchen sein Nest ganz früh, es seinen Baum verlässt, so unermüdlich Feder, Halm und Zweig. Doch wird die Arbeit ihm zur Lust, dann singt es froh und selbstbewusst, es weiß ein Lied, das schafft ein froh Gemüt. Voll Zucker, bittere Medizin versüßt, ja, Medizin versüßt. Miska, Muska, Mickey Maus. Der Walt Disney Konzern hat stets Wert darauf gelegt, über seine Kreationen die möglichst vollständige Kontrolle zu behalten. Natürlich zuerst aus finanziellen Gründen, dann aber auch, um im Sinne des Gründers alles rein und moralisch über jeden Zweifel erhaben zu erhalten. Ganz konnte das natürlich nie gelingen. Disney-Produkte wie die Mickey Maus sind längst kulturelle Chiffren geworden, die immer wieder in nicht ganz so reinen und moralisch einwandfreien Kontexten auftauchen. In der bildenden Kunst etwa oder in der Musik wie hier bei 2KE und ihrer Mickey Maus-Version. Miska, Muska, Mickey Maus! In einem anderen Medium war die Kontrolle der Firma zumindest sehr locker. Für die Comics hat sich Walt Disney persönlich nicht sehr interessiert. Sein Hauptaugenmerk galt den Kinofilmen und der Gestaltung seiner Vergnügungsparks Disneyland und Disney World. Alles andere war vor allem gut für den Profit, das Marketing, die Verbreitung der frohen Botschaft. Walt Disney zeigte sich gern inmitten von lebensgroßen Figuren seiner frühen Geschöpfe Mickey Mouse und Donald Duck. Aber für das, was Mickey und Donald außerhalb von Disneyland trieben, reichte sein Interesse nicht aus. Ironischerweise sind es gerade zwei Comicserien mit dem Walt Disney-Logo, die in den Olymp der populären Kultur eingegangen sind. Und zwar nicht, weil sie etwa die Essenz der Disneyfizierung abgegeben hätten, sondern weil sie im Gegenteil ganz eigene Wege gingen. Zum einen ist das die bereits erwähnte Mickey Maus in den Zeitungsstrips des Floyd Gottfredson. Mickey ist hier nicht mehr die anarchische Witzfigur, aber auch noch weit entfernt von der späteren braven Gestalt. Mickey Maus ist ein Zeitkritiker mit großen Ohren. Gottfriedsens Maus, 1930 gestartet, ist auf jeden Fall deswegen interessanter, weil er über ein soziales Gewissen verfügt. Gerade in den sehr frühen Strips wird sehr deutlich der Zustand der USA in dieser Zeit geschildert. Stefan Panor, freier Publizist und Comic-Experte. Das heißt, es geht sehr viel um Elend, um Armut, um Kriminalität, allerdings nicht in der verharmlosenden Fassung, wie später oft in der Mickey Maus dargestellt, in der halt dann Gangster irgendeine Bank überfallen und gestoppt werden, sondern eben in einem größeren Zusammenhang, der auch nur im Comicstrip mit seiner täglichen Veröffentlichungsweise und seinen sich über Monate erstreckenden Geschichten möglich war. Es wird also ein soziales Tableau einer fiktiven, aber an die USA der damaligen Gegenwart angelehnten Welt geschildert. Und das ist natürlich weit über das hinausgehend, was später in den verharmlosenden und verharmlosten Mickey-Maus-Geschichten üblich war. Von den Zeitungsstrips, die in Deutschland nie so populär waren wie in den USA, zu den Comicheften, wie wir sie kennen, war es zunächst einmal ein etwas holperiger Weg. Zuerst erschienen ab 1930 eher als Werbung gedacht die Comicstrips um Mickey Maus und natürlich auch andere Figuren in den Zeitungen. Es hat dann immer mal wieder Versuche gegeben, eigene Publikationen zu lancieren. Es gab ein Mickey Mouse Magazine in den USA ab 1933, was nicht so sonderlich erfolgreich war. Und erst als 1940 das Heft Walt Disney's Comics and Stories an die Kioske kam, das in den ersten Ausgaben einfach Nachdrucke der Zeitungsstrips enthielt, dann aber neue Geschichten, da wurde es in den USA richtig erfolgreich. Also in den 50er Jahren verkaufte Walt Disney's Comics and Stories jeden Monat 3 Millionen Exemplare. Das ist natürlich lange vorbei. Andreas C. Knigge, Comic-Kritiker und Historiker. Ein bisschen anders sah es in Europa aus, wo so eine Mickey-Maus-Publikation schon wesentlich früher erfolgreich wurde. Damals arbeitete in Paris ein Mensch namens Paul Winkler, dessen Aufgabe es war, Zeitungen als Kunden zu werben für die amerikanischen Comicstrips. Das lief noch nicht so gut, weil man in Europa eigentlich eher an das Prinzip der Bildergeschichte à la Wilhelm Busch gewöhnt war und mit den Sprechblasen noch gar nicht so viel anfangen konnte. Und dann lancierte er einfach, um diese Figuren zu bewerben, ein Magazin in Frankreich, Journal de Mickey, das enorm erfolgreich wurde und eine ganze Generation europäischer Zeichner von Morris, der später Lucky Luke schuf, oder Franquin mit Spirou und Fantasio maßgeblich beeinflusste. Die kriegten das quasi als Kinder mit und die Disney-Comics wurden so ein bisschen die neue Jugendkultur und man wollte auch so etwas machen. In Europa waren natürlich die Trickfilme auch enorm populär, was natürlich auch dieses Journal de Mickey im Erfolg unterstützte. Und viele junge Leute, die dann zeichnen wollten, versuchten sich ganz im Stil von Walt Disney und wollten Trickfilme machen, was natürlich zu kompliziert wurde und war, wurden es Comics. Und in Deutschland gehört ja auch die Mickey Maus zu einem der ersten Comichefte, die nach dem Krieg aufkamen, 1951, die Mickey Maus, die in den 1980er Jahren jede Woche über 1 Million Exemplare verkaufte. Im deutschen Mickey Maus Heft erschien auch der zweite unsterbliche Comic, der sich aus dem Disney-Universum entwickelte. Das ist der Donald Duck des Karl Barks, der sehr schnell viel populärer wurde als die Maus selbst und fast immer der Aufmacher des Heftes war. Die Geschichten in den Comicbooks und also auch die in Mickey Maus übernahmen zwar die Figuren und ihre Grundeigenschaften von den Trickfilmen und von den Zeitungsstrips, aber sie entwickelten eine ganz neue Art des Erzählens. Interessant ist, dass diverse Zeichner, die für Disney Comics später arbeiten sollten, ursprünglich aus dem Studio kamen. Karl Barks, der berühmte Donald-Zeichner, ist da nur der berühmteste Fall. Und es war im Endeffekt natürlich sehr hilfreich, dass da einige Leute agierten. Gottfriedson habe ich genannt, Barks, Altalia Farrow und noch ein paar andere, Jack Hanna zum Beispiel, die sehr viel Erfahrung mit diesen Figuren hatten und auch mit der Erzählweise von Disney besaßen. Andreas Platthaus, Comic-Experte und Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber es ist auch wiederum bemerkenswert, wie sehr sich in den Comics die Charakterisierungen der Figuren, aber auch die Komplexität der Geschichten von dem unterschieden, was Walt Disney selber im Kino mit diesen Figuren anstellte, was aber einfach damit zu tun hatte, dass es beispielsweise nie einen abendfüllenden Mickey Maus oder Donald Duck Film gegeben hat und dass ein Comic, der über 30 Seiten läuft oder meinet auch nur im halben über 10, mit ganz anderen, sagen wir, narrativen Mitteln arbeiten muss, um das Publikum wirklich bei der Stange zu halten, als ein Kurzfilm, der in 7-8 Minuten möglichst viele Gags aneinander zu reihen hat, während der Comic spätestens nach einer Seite eigentlich nicht mehr auf eine rein humoristische Ebene abzielen darf, sondern wirklich eine Geschichte bieten muss. Und darum unterscheiden sich die Disney-Comics von den Disney-Filmen eklatant. Und es wäre interessant gewesen zu betrachten, was passiert wäre, wenn Walt Disney sich darauf einmal persönlich sehr intensiv eingelassen hätte. Aber dieses Medium hat ihn außer als eine Art von Cash-Cow für sein Unternehmen nie weiter interessiert. Donald Duck, he's my little pal. Donald Duck, Daisy is his gal. Donald Duck, in his sailor suit. Donald Duck, gee, I think he's cute. I like the way he waddles and I like to hear him talk. And when somebody makes him mad, how he can squawk. Auch in den Comicgeschichten um die weitläufige Familie Duck, wie sie Carl Barks erzählte, ging es häufig um abenteuerliche Reisen. Aber vor allem waren diese Comics brillante Alltagssatiren, die ein erstaunlich treffsicheres Bild einer Gesellschaft zeichneten. Einer Gesellschaft, in der das Kapital das Sagen hat, die Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste des Kleinbürgertums zu neurotischen Übersprungshandlungen und einem Wechsel von Größenwahn und Minderwertigkeitskomplexen führen und in der die armen Leute von Kummersdorf nur zu genau wissen, dass sie nie aus ihrem Elend herauskommen. Der Ort, an dem dies alles zu sehen ist, hat kaum noch eine Ähnlichkeit mit der Idylle von Marceline. Vielmehr trägt Duxborough, im deutschen Entenhausen, durchaus Züge eines urbanen Albtraums. Die Disneyfizierung der Welt hat das Entenhausen des Carl Barks offenbar nur gestreift. Ansonsten kann man hier Verkehrschaos, Umweltverschmutzung, Wahlbetrug, Massenhysterie, mieses Fernsehprogramm, Nachbarschaftskriege, die Arroganz der Reichen und die Duldsamkeit der Armen, Reklameterror, politische Intrigen, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Depression erleben. Fast wie im richtigen Leben. Leb wohl, Kinder, leb wohl! Ich ziehe mich von der Welt zurück in die Besenkammer. Ich komme mit dem Leben nicht zurecht, weil ich unter einem Unstern geboren wurde. Vieles von dem, was in Entenhausen geschah, erschien uns vertraut. Die familiären Zwänge, langweilige Schulen, kleine Fluchten, das knappe Geld, die Eitelkeit der politischen und ökonomischen Vertreter der besseren Gesellschaft. Manches aber blieb eigentümlich. Damals kannte bei uns noch niemand die Späße und Gebräuche an Halloween. American Football und Baseball waren uns so wenig vertraut wie das unabdingbare Truthahnessen am Thanksgiving Day. So mussten wir einer Frau dankbar sein, die weit mehr als eine Übersetzerin war, Erika Fuchs. Die machte kurzerhand Halloween zum Rosenmontag, Football zum Fußball und die Boy Scouts zum Fähnlein Fieselschweif. Ansonsten bescherte sie uns eine ganz eigene sprachschöpferische Poetik. Nur zu gern übernahmen wir Spruchweisheiten und Redewendungen aus Entenhausen, manchmal in Form einer Geheimsprache, die die Erwachsenen gerade deswegen nicht verstanden, weil sie Partikel der alten bildungsbürgerlichen Sprechweise enthielt. Oder sich über die Anmaßungen des Expertentums lustig macht, wenn Donald Duck, sonst nicht unbedingt der Hellste, durch ein Schockerlebnis plötzlich erleuchtet wird. Plötzlich verstehe ich den Lehrsatz von der kurzfristigen Bilanzschwebe. unter kreditabwürdigenden Unsicherheitstheorie. Im amerikanischen Original bedienen sich alle Figuren einer allgemeinen Umgangssprache, wie es dem demokratischen und liberalen Ideal in der US-amerikanischen Schmelztiegelgesellschaft entspricht. Erika Fuchs dagegen verbindet verschiedene Sprachebenen, Sprechmuster und Jargons miteinander. Ich habe also nur probiert, sie sprachlich zu charakterisieren nach ihrem sozialen Status und nach ihrem Alter. Das ist im Englischen nicht so. Die sprechen eigentlich alle in der gleichen Tonhöhe. Aber das kann man im Deutschen ja sehr gut machen, nicht? Ich lasse also den alten Herrn sehr viel korrekter sprechen, mit jedem anständigen Konjunktiv und einem richtigen Dativ, den es ja nicht mehr gibt. Und Genitiv gibt es überhaupt nicht mehr. Ich meine, Sie können nicht sagen, der Hut meines Vaters hängt im Flur. Das hört sich so gestellt an. Sie sagen natürlich den Hut von meinem Vater. Dass man doch nie Ruhe hat als Großverdiener. Wenn Sie es einem im Großen nicht abnehmen können, dann versuchen Sie es im Kleinen. Erika Fuchs gibt jeder Figur eine eigene, unverwechselbare Sprache und spielt mit den Höhen, den Tiefen und auch den Untiefen des Deutschen. Das entsprach ganz und gar einer Gesellschaft im Übergang, einer Gesellschaft zwischen heute und morgen, einer Gesellschaft, die sich auch in ihrer Sprache erst einmal demokratisieren musste. Den Donald habe ich mir gedacht, da dass er so ein Pechvogel ist, weil der eigentlich immer von Unglück verfolgt ist, den lasse ich also zum Ausgleich für sein beschädigtes Selbstgefühl etwas hochtrabend reden, manchmal auch poetisch. Und manchmal dann auch wieder Umgangssprache, also der ist so etwas gemischt. Zum Ruhm der Ruhe, die ich einst in deinem Schatten finde, taufe ich dich auf den Namen Ruhelinde. Und die Kinder reden die heute übliche Umgangssprache, allerdings nicht in ihren extremen Formen, weil ich einfach weiß, in 15 Jahren sind dann manche Worte vergessen. Mir kreist der Hut, mein Gehirn kreist, meins ist völlig verdunstet. Erika Fuchs war, wie man so sagt, ein Kind des deutschen Bildungsbürgertums. Und als solches gehörte sie zu den selbstbewussten, eigensinnigen, aber nicht eigentlich aufbegehrenden Mädchen, die nie einsehen wollten, dass Bildung, Erkenntnis, Reisen und Abenteuer reine Männersache sein sollten. Aber die Rolle der Emanzipationsheldin hat Erika Fuchs doch von sich gewiesen. Vielleicht war sie ja auch ein Schoßkind des Glücks. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so emanzipiert bin. Ich habe überhaupt keine Widerstände in dieser Hinsicht gehabt. Wir waren also zu Hause 6 Kinder, 3 Mädchen, 3 Knaben, wurden vollkommen gleich behandelt. Mädchen vielleicht noch ein bisschen besser, weil wir besser in der Schule waren. Und ich war als einziges Mädchen auf einem Knabengymnasium. Da wurde ich von den Schülern bevorzugt, von den Lehrern bevorzugt. Zu der Zeit, zu der ich studierte, waren ja auch verhältnismäßig wenig Studentinnen. Die wurden auch bevorzugt von den Professoren. Also irgendwelche Kämpfe hatte ich überhaupt nicht auszufechten. Oder das Gefühl, dass Frauen schlechter behandelt werden. Oder nun ja, man wusste, wenn man seinen kunsthistorischen Doktor hatte, dass man auf keinen Fall eine Staatsstellung kriegte. Nicht? Sie sagten damals, Gott, auf der Universität lernt man natürlich was, aber das Richtige lernt man dann erst im Beruf. Das ist ja wahrscheinlich überall so. Und kaum haben die was bei uns gelernt, heiraten sie und kriegen Kinder und sind weg. Also so war damals die Einstellung. Das hat sich ja alles außerordentlich geändert. Aber ich habe mir das überlegt, von all diesen Mädchen, mit denen ich studiert habe, es waren ja nicht so furchtbar viel, hat keine einzige einen Beruf ergriffen. Eine einzige, die hat es allerdings bis zum Professor gemacht. Ob es ganz so rosig war? Erika Fuchs wurde am 7. Dezember 1906 als Johanna Theodolinde Erika Petri in Rostock geboren. Die Familie übersiedelte dann nach Belgard an der Persante, heute das polnische Białogard, wo sie Kindheit und Jugend verbrachte. Ihre Mutter war Lehrerin und ausgebildete Sängerin, der Vater Direktor der Überlandwerke für Hinterpommern. Eine strenge bürgerliche Erziehung ohne viel Verständnis, aber mit viel Disziplin unter einem offenbar einigermaßen despotischen Vater. Doch die sechs Kinder nutzten auch die Freiheiten, die sich ergaben, in der Stadt und im Umland. Sie waren eine kleine, verschworene Gemeinschaft, ein bisschen vielleicht wie Tick, Trick und Track. Vielleicht war es ja auch eine gewisse Genugtuung, sich spät und liebevoll über eine väterliche Gestalt lustig machen zu dürfen, die sich immer wieder mächtig ins Zeug wirft, um die eigene Wichtigkeit zu betonen. Platz, Platz dem Landvogt! Man gehe aus dem Weg! Der beste Schauspieler aller Zeiten erscheint! Erika Fuchs also übersetzt die Disney-Comics nicht, sondern lässt aus dem amerikanischen Duckborough in ihrer Sprache das deutsche Entenhausen entstehen. Dass sie das mit einer großen Kunstfertigkeit tut, ist das eine. Das andere ist, dass sie ein sehr genaues Gespür für den Zeitgeist entwickelt. Ein bisschen Nostalgie, viel bürgerliche und kleinbürgerliche Selbstvergewisserung, einschließlich gelegentlicher Ausbruchsversuche oder komischer Kulturkatastrophen, und eine natürliche Neugier auf den technischen Fortschritt und die positivistischen Zukunftsvisionen, die aus den USA herüberkommen. Die überzeugte Großstädterin war ihrem Mann, dem Erfinder und späteren Fabrikbesitzer Günther Fuchs, in die nordbayerische Provinz gefolgt. Nicht gerade mit großer Begeisterung, aber mit großer Liebe. Anfangs übersetzte sie populärwissenschaftliche Texte für die damals ungemein erfolgreiche Zeitschrift Das Beste aus Reader's Digest. Diese unterhaltsame Unterrichtung in US-amerikanischer Lebensart und puritanisch-progressistischer Einstellung durfte in kaum einem deutschen Bürgerhaushalt fehlen. Mit der Zeit waren natürlich auch in Stuttgart so viele Verbindungen entstanden, dass es immer schwieriger wurde, einen Artikel zu bekommen. Und ich bin immer hingefahren, habe mir einen geholt und war dann also eisern entschlossen, nicht zu weichen, bis ich wieder einen hatte. Ja, und da ging das Gespräch natürlich hin und her und immer wieder fing ich was Neues an und ging nicht weg. Und der Mann war wahrscheinlich schon ziemlich verzweifelt. Ich erzählte ihm dabei, dass wir in der Nachkriegszeit in unserem kleinen Ort eine Schule aufgebaut haben. Die Schulen waren ja alle geschlossen. Wir mussten uns die Erlaubnis bei den Amerikanern holen. Dann sagte der, ja, sind Sie Pädagoge? Und da sagte ich stolz, ja, obgleich ich das also im wörtlichen Sinne nicht bin. Aber wenn man Kinder hat, ist man das ja irgendwie. Und daraufhin wurde mir gesagt, dann habe ich was für Sie. Und der Herr zog ein Mickey-Maus-Heft hervor. Und Comics waren ja in Deutschland vollkommen unbekannt. Und diese vielen Bilder und die Sprechblasen, die haben mich ja wirklich in Erstaunen versetzt. Und ich sagte spontan, sowas wird in Deutschland nicht gelesen. Da lächelte der nur und sagte, da irren Sie sich. Das wird überall gelesen, das wird auch in Deutschland gelesen. Nun nehmen Sie es mal mit und machen uns eine Probeübersetzung. Die Disney-Leute kommen in einem halben Jahr, dann lade ich Sie dazu ein. Ja, und so ist das gekommen. So tat sich für Erika Fuchs die Möglichkeit auf, etwas vollkommen Neues zu probieren. Comics. Was auch immer das sein mochte. Es ist ja eine vollkommen neue Literaturform, also Gleichzeitigkeit von Bild und Text. Das kann ich noch immer nicht. Ich muss immer auf das eine und das andere gucken. Das können ja Kinder alles, die lernen das ja sofort. Ich war also noch sehr zweifelhaft, ob ich das machen sollte, denn Heftchen, das galt ja immer als Schmutz und Schund. Also ob das nur Lore-Romane waren oder, ich weiß, Tom Mix, der Rächer, der enterbt, das gab es so als Heftchen, die gab es ja immer. Aber mein Mann sagte mir dann, der als sich das angesehen hat, gesagt, du, das wird ganz bestimmt sehr viel gelesen und ich finde das sehr wichtig, wenn das anständig übersetzt wird. Und dann habe ich das also guten Glaubens angenommen und habe mir dann einfach Mühe gegeben, das so gut wie möglich zu übersetzen. Also eigentlich sollte man sagen, ihre Übersetzungen waren eine ungeheure Frechheit. Ernst Horst, Autor des Buches Nur keine Sentimentalitäten, wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte. Sie hat ja nicht übersetzt und irgendwie gibt es doch eine Ethik des Übersetzens und daran hat sie sich nicht gehalten. Sie hatte das Talent wirklich, sie hatte ein Gerüst, und hat das Fleisch dazu selber gemacht. Geschichten schreiben konnte sie nach ihrer eigenen Aussage sowieso nicht. Aber was sie gemacht hat, das konnte sie auch. Ich meine, Shakespeare hat ja auch geklaut. Shakespeare hat fremde Geschichten neu erzählt und das hat sie auch gemacht. Erika Fuchs benutzt bei der sprachlichen Ausformung des Lebens in Entenhausen alles, was ihr über den Weg läuft und setzt es auf eine wundersame, nur in dieser Welt mögliche, verquere Art und Weise ein. Die Sprache der Werbung. Wer keine weiche Birne hat, kauft harte Äpfel aus Halberstadt. Der eingedeutschte Rock'n'Roll à la Peter Kraus. Ich hab einen kleinen Mausezahn, mit dem ich nicht mehr beißen kann. Fachjargon und Pseudolatein und natürlich die Spruchweisheit von Daniel Düsentrieb, in dem etliche Exegeten Entenhausens den erfinderischen Ehegatten ausmachen wollten. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Vorbild ist hier das sogenannte Ingenieurslied aus dem 19. Jahrhundert. Dem Ingenieur ist nichts zu schwere. Er lacht und spricht, wenn dies nicht geht, so geht doch das. Er überbrückt die Flüsse und die Meere. Die Berge unverfroren zu durchbohren macht ihm Spaß. Besser kann man die Fuchsche kreative Unverschämtheit und ihre Technik kaum erklären. Höchstens noch mit der wundersamen Flora und Fauna, die es in Entenhausen und Umgebung gibt. Zum Beispiel den Gurkenmurkser, Zilla Gurkä, der die Entenhausener Gurkenernte zu vernichten droht und nur durch die südamerikanische Brisanzbremse gestoppt werden kann. Außerdem gibt es die Xanthippa deserta, die Wüstenkeifzange. Oder das Chiorus gigantus luxuriosus, das Prunkhörnchen. Dazu kommt eine Vorliebe für stimmige Stabreime. Hinaus in Feld und Flur, hinauf auf Gipfel und Grat, durch Hag und Heide, durch Moor, Modder und Morast. Wir haben schon alles. Roller und Räder, Trommeln und Trompeten, Schlittschuh und Skier. Immer wieder die Klassiker. Verse, die aus dem Deutschschulbuch stammen könnten oder auch nicht. Wir sind die Ritter von Quakenstein und uns gehört diese Burg allein. Hier haust seit Jahrhunderten unser Geschlecht. Und wehe, wenn jemand verletzt unser Recht. Für uns Kinder von Weltkrieg und Wirtschaftswunder war Entenhausen eine Art Heimat. Hier gab es, was es zu Hause nicht geben durfte. Hier durfte man lachen, worüber man zu Hause zu schweigen hatte. Hier war es zwar nicht weniger eng und muffig als zu Hause, aber dafür durfte man ständig Flugzeuge, Hochseejachten, Automobile besteigen, um in die weite Welt zu reisen, die dann näher besehen auch wieder nur aus kleinen, engen Welten besteht. Aber eben mit viel Platz dazwischen. Die Entenfamilie ist genau wie bei uns daheim eine Schicksalsgemeinschaft, aneinander gebunden durch Pflicht und Schuldigkeit. Deshalb konnten wir uns mit den Konflikten und Katastrophen zwischen den Entenhausenern durchaus identifizieren. Aber dann verwandelt sie sich immer wieder auch in eine Abenteuergemeinschaft, auf der Suche nach Piratenschätzen, nach der Quelle der ewigen Jugend oder nach einem Land der viereckigen Eier. Mambo Mickey, Mambo Mickey Mouse, Mambo Mickey, Mambo Mickey Mouse. Who is the leader of the club that's made for you and me? Friendly as can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-C. Mickey Mouse, Mambo! Mickey Mouse, Mambo! Forever let us hold our banner high, high, high, high. Come along and sing a song and join the jamboree. In der Familie Duck sind alle Positionen einer bürgerlichen Gesellschaft vertreten. Über allem Scrooge McDuck, alias Onkel Dagobert. die reichste Ente der Welt, ein Unternehmer und Großkapitalist, dessen einzige Sorgen darin bestehen, dass die Panzerknackerbande seinen prallgefüllten Geldspeicher knackt, dass die Hexe Gundel Gaukelei seinen Talisman, den ersten selbstverdienten Zehner, raubt oder dass irgendwer von ihm Geld verlangt oder erbittet, und sei die Summe auch noch so bescheiden. Am anderen Ende der sozialen Leiter steht sein Neffe Donald. Ständig pleite, ständig arbeitslos, aber von Schüben energetischer Selbstüberschätzung und handwerklicher Meisterschaft beflügelt, als Abbruchunternehmer, Glaser oder Obstbauer, bis ihn sein Schicksal wieder einholt und er genau wieder da ist, wo er immer landet. So einer ist natürlich eine leichte Beute für seinen reichen Onkel, der ihn immer wieder dazu überredet, für ihn umsonst zu arbeiten oder ihn nach abenteuerlichen Reisen noch stets um den Lohn prellt. Aber was soll man machen? Nichts als Wirtschaftswunder und Wirtschaftswundermänner, wohin man schaut. Trotzdem muss einer den Schmutz wegkehren, der dabei anfällt. Donald ist der Erziehungsberechtigte für seine drei Neffen Tick, Trick und Track. Drei, wie man so sagt, aufgeweckte Knaben mit ausgeprägter Fantasie und gelegentlichem Widerspruchsgeist. Sie werden es gewiss einmal zu etwas bringen, in Entenhausen und darüber hinaus. Vielleicht sind sie aber auch ganz zufrieden mit dem Leben, so wie sie es gewöhnt sind. Wir versprechen ihm das Blaue vom Himmel, und wenn das nichts nutzt, heulen wir wie die Schlosshunde. Wenn es ihnen zu langweilig wird, machen sie sich auf den Weg zum genialen Erfinder Daniel Düsentrieb und seinem Mini-Roboter, der einfach nur Helferlein heißt. Daniel Düsentrieb erfindet alles Mögliche, von der Zeitmaschine über den unzerstörbaren Überzug für Dagoberts Geldspeicher bis hin zur Schwarzlampe, die helle Räume dunkel macht. Viel hat Daniel Düsentrieb nicht von seinen Erfindungen, denn er ist als Geschäftsmann so lausig wie als Wissenschaftler brillant. Ja, ja, das Leben eines Erfinders hat seine Höhepunkte. Und dann ist da noch Vetter Gustav Ganz, das Schoßkind des Glücks. Während Donald einer ist, der sich anstrengen kann, wie er will, und es doch zu nichts bringt, fällt Gustav Ganz alles, was er braucht, in den Schoß. Er legt Wert auf die Feststellung, dass er noch nie in seinem Leben einer bezahlten Arbeit hat nachgehen müssen. Gustav hat einen Hang zur Selbstgefälligkeit, was Donald, seinen ewigen Rivalen, zu Wutausbrüchen und sehr unvorsichtigen Wetten verleitet. Was hast du gegen mich? Ich sehe gut aus, bin intelligent, stets tadellos frisiert und das Glück ist mir hold. Die Rivalität zwischen Donald und Gustav bezieht sich vor allem auf die von beiden angebetete Daisy Duck. Eine Entenfrau mit vielen Facetten. Einerseits kümmert sie sich nicht um Beruf und Karriere, sondern organisiert Damenkränzchen und Wohltätigkeitsfeste. Andererseits lebt sie allein und legt auf diese Selbstständigkeit durchaus Wert. Und wenn es um praktische Vernunft geht, ist sie allen anderen haushoch überlegen. Natürlich ist sie auch romantisch und kann aufregend mit den Wimpern klimpern. Weißt du, Donald, dass Daisy Gänseblümchen, ja sogar Tausendschönchen bedeutet? Wer mir so ein Blümlein bringt, der darf beim Picknick bei mir sitzen. Und draußen auf dem Land lebt die patente Oma Duck, die zusammen mit ihrem gefräßigen Knecht Franz Ganz eine Farm bewirtschaftet. Sie verkörpert nicht nur den ländlichen Zweig der Familie Duck, sondern auch alle Tugenden der Pioniere. Ausdauer, Fleiß, Genügsamkeit und Eigensinn. So einen neumodischen Schnickschnack brauchen wir hier nicht. Entenhausen wurde zu unserem Welttheater. Da wurde uns ein Gesellschaftssystem vorgeführt. Nennen wir es den demokratischen Kapitalismus. Nicht perfekt, beileibe nicht. Und nicht einmal besonders gerecht. Nicht einmal auf das Justizsystem von Entenhausen ist wirklich Verlass. Aber eben doch frei und flexibel genug, um sich darin einzurichten. Man muss sich Donald Duck, den Sisyphos von Entenhausen, als glücklichen Menschen oder als glücklichen Enterich vorstellen. Die Geschichten aus Entenhausen enthalten so viele Kommentare, so viel analytische Schärfe und nicht zuletzt so viele Prophetien, dass sie gar nichts anderes werden können als Kult. Um sie sammelt sich schließlich eine Bewegung mehr oder weniger erwachsener Menschen mit einer bemerkenswerten Vielfalt akademischer Berufe im Hintergrund, die sogenannten Donaldisten, die die Welt von Entenhausen zu ihrem Forschungsgegenstand machen. Und die, nebenbei, über eine eigene Hymne verfügen. Intime Kenner des Barks-Fuchs-Kosmos singen mindestens im Geiste den Text von Donalds berühmtestem Lied mit. Und lieg ich dereinst auf der Bahre, dann denkt auch an meine Gitarre und legt sie mir mit in mein Grab. Was kann man mit einer kleinen utopischen Fantasie machen, die einem in die Kindheit schien, wenn man erwachsen geworden ist? Man kann zum Beispiel eine Wissenschaft draus machen oder immerhin die Parodie einer Wissenschaft. In Mitteleuropa, vor allem aber in Deutschland, steht dafür die Deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus, abgekürzt D-O-N-A-L-D. Der Donaldismus beschäftigt sich in Fachpublikationen, Vorträgen und Kongressen mit allen Wissensgebieten rund um die Stadt Entenhausen und ihre Bewohner. Ist Entenhausen, modisch gesprochen, eine Parallelwelt im Multiversum? Oder ist Entenhausen eine Zukunftswelt, entstanden nach dem Untergang der Menschenwelt, aus mutierten und intelligenten Tieren, die die Zivilisationsgeschichte einfach noch einmal durchleben? Besonders kontroverse Forschungsgegenstände sind etwa die Familienstrukturen in Entenhausen, nach dem Prinzip der Veronkelung. Niemand außerhalb von Kummersdorf hat in Entenhausen Kinder. Stattdessen befinden sich die Generationen in einem Verhältnis von Onkeln und Tanten zu Neffen und Nichten. Auch das Finanzsystem gibt Rätsel auf, denn Dagobert Duck ist zwar schwer reich, aber dabei so geizig, dass er von seinem gehorteten Geld kaum etwas in Umlauf bringt. Der wirtschaftliche Aspekt steht ganz besonders im Fokus. Schließlich hat sich Dagobert Duck sein Finanzimperium samt Geldspeicher nicht umsonst in dieser Stadt errichtet, in der es neben dem sagenhaften Vermögen der reichsten Ente der Welt im Stadtteil Kummersdorf auch Armut und Elend gibt. Um die Erforschung von Soziologie, Ökonomie, Technik und Verkehr in Entenhausen mit der schnöden Wirklichkeit zu verknüpfen, verleihen die Donaldisten den Mac-Money-Sack-Preis. Benannt nach Dagoberts ewigem Rivalen, der ihn an Geldgier und Geiz noch übertrifft, bekommen diesen Preis, den niemand haben will, Menschen, die ihre wirtschaftlichen Interessen frei von den Fesseln moralischer Bedenken verfolgen und den Entenhausener Wirtschaftslenkern in nichts nachstehen. Erster Preisträger war der deutsche Bankchef Josef Ackermann. Natürlich gibt es auch Spezialgebiete, wie zum Beispiel die Frage, ob sich die Psychoanalyse für Entenhausen als segensreich oder störend entwickelt hat. Vieles ist, donaldistisch gesehen, noch zu klären. Nur eines ist unbestreitbar. Es gibt in der wirklichen Welt nichts, was es nicht auch in Entenhausen gibt. Und vieles gab es längst in Entenhausen, was erst viel später auch im wirklichen Leben auftaucht. Helikoptereltern, Überwachungskameras, künstliche Intelligenz, Fake News, Verkehrskollaps, Chatboxes, Gehirnwäsche, Trash-TV, miese Reklame. Soll niemand sagen, Donaldismus sei etwas anderes als eine hochmoralische, kreative und nur ein ganz klein wenig verschrobene Angelegenheit. Eben eine lautere und nicht kommerzielle Ableitung einer ansonsten nicht allzu lauteren und bestimmt nicht nicht kommerziellen Traumfabrik. Eigentlich kann man auch gar nicht sagen, ob Entenhausen ein Ort in der deutschen Provinz ist, wie Schwarzenbach, wo Erika Fuchs lebte und arbeitete, oder ein ferner Ort in den USA. Schließlich erreicht man da ja den Wilden Westen bequem per Autoreise, während Rom einen Flug über den Ozean erfordert. Und genauso wenig lässt sich sagen, ob Entenhausen ein Ort der Vergangenheit oder der Zukunft ist. Die Bewohner jedenfalls scheinen in Zeitschleifen gefangen. Niemand wird hier älter, als er gerade ist, und das meiste, was man erlebt, scheint eine Variation dessen, was man schon viele Male durchlebt hat. In Entenhausen hat offensichtlich stattgefunden, was der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama als Ende der Geschichte bezeichnete. Ein System ist in sich so perfekt austariert, dass es keiner weiteren Entwicklung mehr bedarf. Die Reisen der Ducks in Länder wie ganz weit weg oder gibt's gar nicht, machen die Welt nur noch entenhausiger, als sie eh schon ist. Allerdings gilt das alles ausschließlich für das Entenhausen von Karl Barks und Erika Fuchs. Was dann von anderen Zeichnern und Zeichnerinnen und mit anderen Texten veröffentlicht wurde, das ist eine andere Sache. Unser Entenhausen aus den Mickey-Maus-Heften und später zusammengefasst in Sammlerausgaben und Werkeditionen, das ist eine Einheit aus Vielfalt. Die Donald Duck Comics, die nach der Ära Karl Barks in den USA, vor allem aber in Europa und hier insbesondere in Italien entstanden sind, haben sich von dem alten Entenhausen entfernt. Ihre Welt ist aus den Fugen. Donald und Goofy verwandeln sich in Superhelden. Außerirdische gehen in Entenhausen ein und aus. Der Entenhausener Kapitalismus tritt in sein neoliberales Stadium. Die Familienverhältnisse verlieren ihre Veronkelungsstruktur. Mickey, Donald, Goofy, Tick, Trick und Track treten in historischen und literarischen Rollen auf. Als Cäsar, als Corto Maltese, als Detektiv Marlowe, als Musketiere, als Schiffscrew aus Herman Melvilles Moby Dick, als Don Quixote und Sancho Panza und so weiter. Den Ort Entenhausen gibt es nicht mehr. Und die Disney Company schickt in der TV-Animationsserie DuckTales die Familie auf abenteuerliche Reisen, die mehr mit Indiana Jones als mit den klassischen Comics zu tun haben. Kinder, wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt nicht mit dem Speiseaufzug fahren? Von uns aus kann's losgehen nach Malaria, Onkel Dagobert. Es heißt Malaysia. Jedenfalls da, wo die komischen Reste rumliegen. Es sind keine Reste, sondern Überreste einer alten Kultur. Und sie liegen da nicht rum, sondern man muss sie ausgraben. Uns ist alles recht, wenn's nur endlich losgeht zum Camping. Mit dem Erfolg von DuckTales und ähnlichen, eher einfach gehaltenen Animationsserien erlebten die TV-Zeichentrickfilme und das damit verbundene Merchandise-Geschäft eine Wiederbelebung. Wie früher ist zunächst der Samstagmorgen ein idealer Sendeplatz für Trickfilme, die sich bewusst von der Gewalt und den Ekelspäßen der Konkurrenz absetzen. 1990 wird dann ein neues Format unter dem Titel Disney Afternoon kreiert, das bald sehr erfolgreich auf allen Kanälen von Rupert Murdochs Fox TV läuft. Als Disney jedoch einen eigenen Sender aufzubauen beginnt, wirft Fox nicht nur Disney Afternoon sofort aus dem Programm, sondern Fox produziert auch ein Konkurrenz-Kinderprogramm, dessen größte Attraktionen die quietschbunten Actionhelden namens Power Rangers sind. Die Power Rangers werden zu den beliebtesten Stars des Kinderfernsehens. Immer mehr Sender steigen von Donald Duck und Co. auf die Power Rangers um. Mehr noch spiegelt dieser Vorgang auch die veränderten Sehgewohnheiten des jugendlichen Publikums. Denn während in die großen Kinofilme dieser Zeit, Ariel läuft gerade mit großem Zuspruch, zumeist die ganze Familie gemeinsam geht, sitzen die Kids allein vor den Fernsehern. Sie werden mit Action und Effekten bei Laune gehalten, denn mit den Produktionswerten eines Kinoanimationsfilms können TV-Serien nicht mithalten. Das Prinzip setzt sich in den TV-Serien wie in den Comics durch, die ein neues Publikum erreichen wollen, das eher mit Manga und Anime als mit den alten Disney-Comics aufgewachsen ist und mit Videospielen mehr anfangen kann als mit gediegenen Comic-Alben. Nun heißt es Action statt Charakter. Mehr körperlicher Slapstick als soziale Satire, mehr Tempo als Komposition, mehr Fantasy als Duxborough. Als Darkwing Duck ist ein neuer Entensuperheld unterwegs. Nicht um Entenhausen, sondern um St. Erpelsburg zu retten. Vom alten Donald ist Darkwing nur der Hang zu maßloser Selbstüberschätzung geblieben. I am the terror that sails the seas. I am the flea on your parrot. I am the Darkwing Doubloon. Diese neuerliche Anpassung ist verständlich. Allerdings bedeutet sie auch einen Generationenbruch, den es so bei den großen Animationsfilmen nicht gegeben hat. Die jungen Leser von Supergoof-Comics und den DuckTales und die in die Jahre gekommenen Anhänger des lauteren Donaldismus leben in sehr verschiedenen Zeichen- und Textwelten. Die einen finden ihr altes Entenhausen nicht mehr, die anderen wundern sich über einen so beschaulichen Ort, an dem die Charaktere so komplex sind, dass man nicht einmal genau sagen kann, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen gehören. So wie Donald Duck, von dem sein Comic-Schöpfer Karl Barks einst sagte: Bei ihm kann man nicht sagen, ob er ein Held oder ein Schurke ist. Er hat die Möglichkeiten zu beidem in sich. Who's got the sweetest disposition? One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong, but always right? Who'd never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Donald Duck, that's me! Es ist vielleicht diese moralische Ambivalenz, die uns einst so faszinierte und die aus Entenhausen und seinen Bewohnern ein so vielseitiges und lebendes Modell machte. Es begleitete uns aus den Entbehrungen und den gestörten Familienromanen der Nachkriegszeit über die Segnungen und Verrücktheiten des Wirtschaftswunders bis in die Zeit der Unruhe, in der sich zum Schrecken der Konservativen auch in Entenhausen ein umstürzlerischer Geist regte und sich gar die Panzerknacker einen Chefideologen leisteten, der statt von Diebstahl von der Umverteilung des Reichtums sprach. Zu Beginn der 70er Jahre lag das neue Mickey-Maus-Heft im republikanischen Club unter der Rubrik »Revolutionäre Schriften« aus, nur halb zum Spaß. Das war das Wesen der klassischen Entenhausen-Geschichten, dass man sie ebenso wie nach rechts als Apologien des amerikanischen Kapitalismus oder gar Imperialismus, wie es damals hieß, als auch nach links hin interpretieren konnte als ewige Revolte der Betrogenen und Enteigneten. Das Leben muss herrlich einfach sein, wenn man so hartherzig ist wie Onkel Dagobert. Dem sind alle Menschen und ihre Kümmernisse egal. Jedes Entenwesen in Entenhausen spielt seine Rolle und bricht sie beständig auf. Donald ist zugleich ein reaktionärer Kleinbürger, was nicht zuletzt seinen Erziehungsstil prägt, und ein zukunftsgläubiger Optimist. Er begrüßt den Fortschritt, der ihn gleich darauf überrollt. und er verweigert sich dort, wo er endlich eine Chance hätte. Er ist ein Opfer der Verhältnisse, aber zugleich bei Gelegenheit ein listiger Missetäter. Ein wenig gilt das wohl für alle Bewohner von Entenhausen. Manchmal sind sie zu höchst edlen Taten in der Lage oder erweisen sich als überraschend menschlich. Selbst der geizige und hartherzige Erzkapitalist Dagobert Duck, selbst seine Feinde wie die Panzerknacker AG oder die Hexe Gundel Gaukeley. Und gleich darauf können sie auch alle wieder die reinsten Teufelsbraten sein. Selbst die gelehrigen und vernünftigen Tick, Trick und Track oder der ehrenwerte Erfinder Daniel Düsentrieb. Es ist eben auch, was dies anbelangt, in Entenhausen fast genauso wie im richtigen Leben. Oder, wie es das alte Entenhausener Lied will, »Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr.« Tja, das ist auch schon die Krux der Rückkehr nach Entenhausen. Rein kulturgeschichtlich gesehen ist es nämlich eine Geisterstadt geworden. Und Donald, ach unser Donald, Repräsentant einer vergangenen Zeit, in der nicht einmal die Verlierer gänzlich von Glück und Hoffnung ausgeschlossen schienen. Wie das rinnt und rieselt, dahin, dahin, so zerrinnen die Träume, so verrauscht das Glück. Pumpkins are popping 'cause it's fall. Oh, we're cruising together. It's finally sweater weather 'cause it's fall. I'll grab some cider and snuggle beside her. Come on and on. We'll have a ball. Donald ist zwar ein Verlierer, aber er fängt mit jeder neuen Geschichte neu an. Was Donald von anderen Losern unterscheidet, ist, dass sein Verlierertum normal ist, weil es auf einer funktionierenden sozialen Struktur als sinnvoll und notwendig erscheint, als Teil dessen, was die Welt, was das System antreibt. Deshalb ist er ein Verlierer, der das Verlieren in gewisser Weise angenommen hat. Die interessanteste Figur ist natürlich Donald, weil der sehr vielschichtig ist. Er ist ja auch manchmal mutig und er hat ja auch manchmal Erfolg und ihm fällt auch manchmal etwas ein. Und dieses so zum Trotz aller Gewalten sich dennoch erhalten, ich glaube, so ähnlich heißt es bei Goethe, das ist ja doch sehr bewundernswert. Was immer er tut, Donald übertreibt. Er übertreibt das Nichtstun, er übertreibt die Aktion. Er übertreibt die soziale Mimikrie und er übertreibt die Individualität. Er übertreibt den alltäglichen Kampf, vor allem den mit dem Nachbarn Zorngiebel, und er übertreibt die Friedfertigkeit. Er, der Ungebildete, übertreibt immer einmal wieder gar die Bildung, übertreibt den Forscherdrang, übertreibt die Verweigerung. Er übertreibt Erziehung, wie er zugleich Nichterziehung übertreibt. Er ist ein Chaot, der hoffnungslos in die Ordnung verliebt ist. Ein Autoritärer, der hoffnungslos der Anarchie verfallen ist. Er ist der gestörte Normale, die normale Störung des Kleinbürgerlebens. Seine Anstrengungen verbergen nicht, dass sie etwas Sinnloses in sich haben. So will er einmal eine Pampelmuse auf einer Spaghetti-Nudel auf seinem Schnabel balancierend über den Ärmelkanal schwimmen, um berühmt zu werden. Als Lohnabhängiger hält er nie lange durch. Als Selbstständiger erleidet er stets Schiffbruch. Und doch gibt es immer wieder einen neuen Aufbruch. Nichts hält Donald davon ab, immer wieder von vorn zu beginnen. Man hat das fälschlicherweise als Optimismus bezeichnet. Es ist indes nichts als das Fehlen einer Alternative. Donald ist das bürgerliche Individuum, das beständig zwischen narzisstischer Selbstüberschätzung und brütender Melancholie, zwischen Aufbruch und Rückzug wechselt. Ich stehe hier, ein Herkules mit Fackeln. Sie sollen lodern, leuchten, knistern und auch knackeln. Das hat nichts mit dem Donald Duck aus Duxboro oder Burbank zu tun. Das hat viel mehr mit einem Deutschland zu tun, in dem die klassischen Bildungsideale in die Brüche gegangen sind. Donalds Sprachschwurbel sind auch eine klammheimliche Rache an einem Schulwissen, das im richtigen Leben zu nichts mehr taugt. Unter manchen Schülern und Studenten wurde damals das Donaldisieren Mode. Und natürlich pflegen es die Donaldisten noch heute. Also ein Donaldist redet im Alltag in Fuchszitaten. Also jeden Tag 20 Stück. Und alle sind gleich gut. Gut, nehmen Sie also den Titel von meinem Buch, nur keine Sentimentalitäten. Da braucht Donald dringend eine Kamera und er geht in einen Fotoladen und bekommt dann die Kamera von einem Löwenforscher, der von einem Löwen gefressen wurde. Und das ist sein Kommentar, nur keine Sentimentalitäten. Kurz nach dem Tod von Erika Fuchs 2005 zeichnet Volker Reiche, einer der wenigen deutschen Donald-Duck-Zeichner, einen autobiografischen Comic. Da sitzt einer in tiefer Trauer, schaut verloren in den Himmel und sagt: Nur keine Sentimentalitäten. Entenhausen, die so realistische wie surrealistische, aber niemals verzuckerte Traumstadt, die Karl Barks und Erika Fuchs nicht für Walt Disney, sondern trotz Walt Disney errichteten, die gibt es nicht mehr. Und ja. Nur keine Sentimentalitäten. Disney, das sind Filme, Comics, Spielzeug, Fernsehsendungen, Sammelbilder, Erinnerungen an eine Kindheit, hier und da schon Artefakte privater oder öffentlicher Gedenkstätten, Museum, Kult eben. Walt Disney, das ist ein weltumspannender Konzern. Ein Geschäftsmodell mit durchaus aggressiven Mitteln in Produktion und Vermarktung. Ein Lehrstück marktwirtschaftlich erfolgreicher Kulturindustrie. Disneyfizierung. Das ist eine ästhetische Methode, in der Idyll und Utopie, Fantasie und Sentiment, Kitsch und Kunst, Kindlichkeit und bürgerliche Rationalität, Fiktion und Dokument, Spektakel und Alltag zu einem moralischen, ideologischen, gar religiösen Sinnsystem verbunden werden. Die Welt ist alles, was disneyfiziert werden kann. Disney, das ist Teil unserer Kulturen, Teil unserer Seelen, Teil unserer Vergangenheit und Teil unserer Zukunft. Walt Disney presents The Wonderful World of Color. Der Disney-Konzern und seine verschiedenen Zweige bilden eine Formen- und Erzählmaschine, die verlässlich auf eine Tradition zurückgreift, sich aber immer wieder auch durch Krisen anpasst und erneuert. In einen Walt Disney-Film mag man mit einer doppelten Erwartung gehen. Mit der Erwartung, in eine Welt zurückzukehren, in der man ein paar Schreck und viele Glücksmomente erlebt hat. Und mit der Erwartung, dass irgendetwas Neues, noch nie Gesehenes, noch nicht Erzähltes stattfindet. Diese doppelte Erwartung wird natürlich nicht immer erfüllt. Sie entspricht aber ganz und gar der Vision eines Mannes, der sich selbst als die Seele Amerikas verstand. Walt Disney hat einfache ästhetisch-mythologische Formeln der populären Kultur entwickelt, die in ihren besten Zeiten unwiderstehlich waren. Das Classic Disney Modell, das ist, was eine Kommunikationswissenschaftlerin Janet Wesko mal entwickelt hat und dazu ein Buch veröffentlicht hat, was ganz, ganz spannend ist, unter dem Titel Understanding Disney, kann ich allen Interessierten nur empfehlen. Veronique Siener, Medienwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt. Und das beschreibt sie dann, dass es bestimmte Produkte gibt, wie eben die Disney-Animationsfilme, die als Classic Disney gelten und ein besonderes Modell sich dann nachzeichnen lässt. Angefangen, also weil wir es mit Filmen zu tun haben, haben wir eine bestimmte narrative Struktur, wir haben eine bestimmte Ästhetik und wir haben bestimmte Wertvorstellungen, die in diese Filme eingelassen sind. Also wenn es zum Beispiel um Geschlechterrollen geht, dann ganz klar bei den Disney-Prinzessinnen-Filmen, den klassischen, dass wir einen Helden haben, der dafür zuständig ist, eine Prinzessin zu retten und so weiter. Und davon gibt es dann natürlich Variationen im Laufe der Zeit. Aber das Grundmuster besteht erstmal. Oder dass bestimmte Wertvorstellungen, die natürlich auch immer ein Kind ihrer Zeit sind, also bei Snow White, der als Begründer dieses Classic-Disney-Modells gilt, 1937 auch so ein Arbeitsethos ganz stark ist, ne? Das bei den sieben Zwergen zu sehen ist, aber auch dann wiederum gekoppelt an bestimmte Geschlechtervorstellungen, Geschlechterrollen. Schneewittchen selbst, die natürlich als Hauptaufgabe sieht, während sie bei den sieben Zwergen unterkommt, erstmal das Haus sauber zu halten und sie zu verköstigen und für sie zu kochen. Das sind alles so Dinge, die zum Classic-Disney-Modell gehören. So wie es typische Elemente im Inhaltlichen gibt, gibt es auch in der Dramaturgie die Konstanten im Classic-Disney-Stil. Die Rollenaufteilung in Helden, Begleiter und komische Sidekicks etwa. Die Abfolge von dramatischen, komischen und harmonischen Szenen. Und natürlich die Songs, in denen die Charaktere ihre Sehnsüchte und Hoffnungen ausdrücken dürfen, die in der dramatischen Handlung verborgen bleiben müssen. Momente, wie auch die Rolle von Musik, was auch ein ganz klassisches Beispiel ist, dass Disney-Animationsfilme eigentlich einer Musical-Struktur folgen. Es wurde mal versucht, ich glaube so Anfang der 2000er, mit Einzelproduktionen das zu durchbrechen und diese Musical-Nummern rauszunehmen. Und diese Filme sind an den Kinokassen gefloppt und jetzt ist es auch wieder ganz klassisch zurückgekehrt. Also man sieht auch, das kommt so in Wellenbewegung. Ein Patentrezept von Disney war ja, dass er Märchen genommen hat, und also Volksmärchen wie jetzt Schneewittchen und die sieben Zwerge oder weitere aus dem Grimm-Fundus und hat die bereicht. Literaturwissenschaftler und Autor Thorsten Hanisch. Die originalen Märchen waren ja sehr subversiv, also von die damaligen sehr brutal, sehr grausam, sehr hintergründig. Und er hat ja diese subversive Ebene entfernt und ein bisschen mit, ja, ziemlich mit Zuckerguss übergossen sozusagen. Oh. Mit dem Hundemelodram Lady and the Tramp, Susi und Strolch, verließen die Disney-Studios die Welt der europäischen Märchen und vorgefundenen Fabeln, um eine sehr amerikanische Geschichte zu erzählen. Der Film kam 1955 beinahe zeitgleich mit der Eröffnung von Disneyland in die Kinos. Er spielt in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts, als die amerikanischen Städte noch Schmelztiegel der Einwanderer, aber auch Bühne gnadenloser Verteilungskämpfe waren. Susi ist die Rassehundedame aus der Welt der reichen Bürger. Strolch die Promenadenmischung von der Straße. Die Liebesgeschichte der beiden verläuft ebenso anrührend wie abenteuerlich. Bemerkenswerter als die Geschichte von der Liebe, die alle Klassenschranken überwindet, ist in diesem Film freilich ein für das Genre und das adressierte Publikum ungewöhnlicher Realismus. Es gibt Schmutz, es gibt Elend, es gibt Gewalt in dieser Stadt. Vielleicht das Chicago, dem die Familie Disney einst entgehen wollte. Wie zuvor bei Dumbo waren wir auch bei Susi und Strolch über diesen sozialen Realismus ein bisschen erstaunt und zugleich fasziniert davon. Da gab es eben nicht nur die Guten und die Bösen, die sich in einer Fantasielandschaft begegnen. Bei Dumbo waren es sadistische Clowns und bigotte Elefantenmatronen, die dem jungen Helden das Leben schwer machten. In einer amerikanischen Provinz, die in vielen Details zu erkennen gab, wie rau das Leben hier sein kann. Hilfe bekam Dumbo etwa von einer Gruppe Krähen, die einen sehr eigenen Sprechstil pflegten und schräge Kleider trugen. Oh, look at here, my, my, why, this is most irregular. Well, I just can't believe my eyes. Oh, those pink elephants. Oh, pink elephants? Erst viel später wurde uns klar, dass es sich da um eine auch rassistisch zu verstehende Parodie auf junge Afroamerikaner handelte. Aber hey, für uns waren diese Krähen damals die coolsten Figuren im ganzen Film. Und der Hundefänger und sein Gefängniswagen in Susi und Strolch, das war für uns ein drastisches Bild für das, was einem blühen konnte, wenn man down und out war. Aber das Leben auf der Straße hatte nicht nur diese Schattenseiten, es bedeutete auch Freiheit und Solidarität. Und dass Strolch dann am Ende in die Welt des guten Bürgertums aufgenommen wird und sich als guter Familienvater bewährt, erschien als durchaus ambivalentes Ende. Im Pressetext zu Susi und Strolch schrieb Walt Disney persönlich: Ja, der heimatlose Promenadenmischling beendet sein Herumtreiberleben, lässt sich mit Susi häuslich nieder, beneidet und respektiert von allen Hunden der Nachbarschaft mit ihren reinrassigen Stammbäumen. Dafür lässt er sich sogar ein Halsband gefallen. Dieses Halsband ist doch das magische Objekt der Geschichte. Es wird vom Symbol der Unterdrückung zum Zeichen des Aufstiegs. Und so wurden wir aus dem Kino entlassen, wie bei Mark Twain der arme Huckleberry Finn, der erdulden muss, dass man ihn zivilisieren will. Huck Finn wehrte sich noch, während Strolch sein Schicksal freudig annimmt. Dieses Ende beschreibt recht gut, was Disneyfizierung meint. Susi und Strolch kann man darüber hinaus aber auch als liebevolle Parodie der klassischen Gangsterfilme der 30er Jahre sehen. Ganze Sequenzen lassen sich auf Filme mit James Cagney, Edward G. Robinson und Humphrey Bogart beziehen. What a dog. Und Peggy Lee singt für die Hunde Femme Fatale mit Namen Peg das Lied He's a Tramp, but I love him. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel. He's a rounder, he's a cad. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Disneyfizierung meint also zunächst eine Ästhetik der Besänftigung und der Abmilderung von Schrecken und Gewalt. Bei den Konkurrenten wie etwa den Zeichentrickfilmen von Max Fleischer bei Tom und Jerry, bei Bugs Bunny oder bei Daffy Duck wird die Gewalt grotesk übertrieben und surreal verfremdet. Bei Disney verschiebt man sie in den Hintergrund. Deutlicher dagegen werden soziale und psychische Leiden. Die Geschichten von Pinocchio, Bambi oder Dumbo haben alle einen tiefen Schmerz zum Thema, der manche kindlichen Zuschauer nachhaltiger verstört als die Explosionen und Zerstückelungen in wüsteren Zeichentrickfilmen. Die Dramatik des Schmerzes mildert Disney im Laufe der Jahre ab. Aber es bleibt Teil des Classic-Disney-Stils, dass die Geschichten im Kern Melodramen sind. Erzählungen von Tabuverletzungen, von Verlust und Verrat, von Versuchungen und Prüfungen. Alice im Wunderland, Peter Pan und das Dschungelbuch sind die sanfteren Varianten von Bambi oder Dumbo. Sie spielen noch im Reich der Kindheit, zeigen aber auch schon, dass diese nicht ewig währen kann. Was der US-amerikanische Psychoanalytiker Bruno Bettelheim von den Märchen sagte, nämlich, dass es sich dabei um notwendige mythische Begleitungen bei einem Prozess der Loslösung handelt, trifft noch viel mehr auf die klassischen Disney-Filme zu. Es sind Filme, die zugleich die Kindheit bewahren und Modelle bieten, sich von ihr zu verabschieden. In den Prinzessinnen- und Abenteuerträumen steckt eine Sehnsucht nach etwas noch Unbestimmtem, ein Traum im Traum, den die Beach Boys in ihrem Song von den Disney Girls einzufangen suchten. Man muss hinaus aus dem Kinderzimmer. Man muss einen Schritt tun in die suggestive und gefährliche Welt. Ja, man muss eine Person werden. Eine disneyfizierte Person, um es genau zu sagen. Durch die Entdeckung der Liebe wie bei Peter Pan, durch die Übernahme von Verantwortung wie beim Dschungelbuch, durch die Behauptung gegenüber Gespenstern der Autorität und der Abstraktion wie bei Alice im Wunderland. Oder durch neue Freunde und neue Aufgaben, wie in nahezu jedem klassischen Disney-Film. When can the puppies leave their mother? 2 weeks? 3 weeks? Never. What? We're not selling the puppies. Not a single one. Do you understand? Anita, is he serious? I really don't know, Roger. Well, Cruella, he seems to... Oh, surely he must be joking. No, I mean it. You're not getting one. Not one. And that's final. Why, you horrid man. You... All right. Keep the little beast for all I care. Do what you like with him. Drown them. But I warn you, Anita, we're through. I'm through with all of you. I'll get even. Just wait. You'll be sorry. You fools! You idiots! Märchen, Melodram und Musical, das sind die Elemente eines klassischen Disney-Animationsfilms. Das verzuckerte Bild der beginnenden Pubertät. Aber noch etwas fehlt, um die Formel komplett zu machen. Die Figur des Bösen. Es ist gewiss auffallend, dass es gerade die weiblichen Bösewichte sind, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Die Hexe bei Schneewittchen, die böse Zauberin bei Dornröschen, Cruella de Vil bei den 101 Dalmatinern, die Herzkönigin bei Alice im Wunderland. Allenfalls Captain Hook bei Peter Pan oder Jaffas bei Aladdin können da mithalten. Aber eins ist natürlich gewiss. In einem Disney-Film wird das Böse am Ende bezwungen. Und dann? Ist vielleicht der Weg frei in eine gute, bürgerliche, saubere Zukunft. Im klassischen Disney-Film wird das Mädchen dann zur Hausfrau und Mutter und der Junge zum berufstätigen Erfolgsmenschen. Ganz so einfach ist diese Rollenverteilung heute nicht mehr. Aber die Sehnsucht nach einer verlässlich geordneten Welt wird immer noch bedient. Ich denke, dass Disney für konservative Werte immer noch steht und sich aber gerne als liberal inszeniert und auch gerne als liberal gesehen werden würde. Und idealerweise aus Sicht des Konzerns schafft Disney genau diesen Spagat zwischen wir sind moralisch wertvoll und das kaufen uns auch die Konservativen ab und gleichzeitig schaffen wir es aber auch, eine liberale Zuschauerinnschaft für uns zu begeistern. Medienwissenschaftlerin Veronique Siener. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil es nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Und zugleich diese Positionierungen in einer uneindeutigen Zone mit eben Mixed Moral Messages, also mit mehrdeutigen moralischen Botschaften, erlaubt es ihnen natürlich wiederum auch eine gewisse Flexibilität, sodass beide Gruppen erreicht werden, aber vielleicht nicht immer zufrieden sind. Aber wenn das Kinoticket erstmal gekauft ist, ist ja schon mal was gewonnen aus Sicht des Konzepts. Was für die Verteilung der Geschlechterrollen gilt, konservative Ordnung mit liberalem Freiraum, gilt noch mehr für die Diversität der Kulturen, der Ethnien, der Herkunft und der Hautfarbe. Es gibt nun Helden und vor allem Heldinnen, die afrikanisch sind, Native Americans, Maori, japanisch, chinesisch, lateinamerikanisch, gewiss. Aber denken, handeln und fühlen tun sie nach wie vor wie gute US-amerikanische Mittelschichtmenschen. Das Happy End bildet nun nicht mehr zwingend die Ehe und die Familie, wohl aber muss ein Platz in einer sozialen Einheit gefunden werden. Eben das, was Disney selbst als den Ort bezeichnete, an dem man beneidet und respektiert wird. Die Geschichte von Disney ist auch die eines klassischen amerikanischen Unternehmens und seines Geschäftsmodells. Entstanden aus dem familiären Kleinunternehmen mit großen Ideen, nach etlichen Erfolgen und Niederlagen etabliert als autokratisch geführter Betrieb mit einem gottgleichen Chef an der Spitze, der wie seine Nachfolger in der schönen neuen digitalen Welt zugleich als ideales Produkt und bester Verkäufer, Messias und Despot erscheint. Dazu gehören eine gnadenlose Ausbeutung aller Mitarbeiter, die Willkür des Hire and Fire, der Kampf gegen gewerkschaftliche Organisation, die Vertretung der Konzerninteressen durch ein Heer von Anwälten und trickreiche Verbindungen zwischen Ökonomie und Politik. Disney liefert nicht nur Unterhaltung, sondern auch moralischen Halt, nationalen Stolz, soziale Identität. Und Disney durchsetzt mit seinen Produkten das Alltagsleben und die Medien, sodass jeder seine industriellen Zeichen und Wunder kennt und konsumiert, auch wenn er die politischen Überzeugungen des Konzerns nicht teilt. Walt Disney selbst übrigens war nicht von Anfang an ein Konservativer, wie man ihn in den 50er und 60er Jahren erlebte. Nicht zuletzt als inniger Freund von sehr rechten Politikern wie Richard Nixon oder Ronald Reagan. Walt Disneys Zeichentrickfilme der 20er und 30er Jahre strotzten noch vor anarchischer Übergriffigkeit. Und wir wissen gar nicht genau, was 1930 beim ersten Zensurfall der Disney-Geschichte wegen Claribel Cows lasziv schaukelndem Euter die bessere Story ist. Die über die bigotte Reaktion der amerikanischen Moralisten, die sich vor allem fürchten, was mit Körperlichkeit und Sinnlichkeit zu tun hat, oder die von der spitzbübischen Lust von Walt Disney und seinen Mitarbeitern an einer hübschen kleinen Provokation. Die eigentliche Wende Walt Disneys zum konservativen Moralisten hatte vielleicht wieder mit einem Bruch in seiner Biografie und in seiner Unternehmensführung zu tun. Disney führte seine Firma explizit nach einem patriarchalen Familienmodell. Eigentlich schlüpfte er als Chef in die Rolle seines Vaters Elias, der von seinen Kindern Fleiß und Gehorsam und jedes Opfer für den Zusammenhalt und die Ordnung dieser Familie verlangt hatte. Dieses Bild vom Unternehmer als strengem, aber fürsorglichen Patriarchen einer Arbeitsfamilie bekam einen Riss, als seine Mitarbeiter 1941 schließlich gegen schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Behandlung streikten. In den letzten Jahren musste ich viele Stürme überstehen. Das erforderte harte Arbeit, Kämpfe, Entschlossenheit, Zuversicht, Glaube und vor allen Dingen Uneigennützigkeit. Manche Leute glauben, es gäbe hier Standesunterschiede. Sie fragen, warum manche Männer Parkplätze haben und andere nicht. Ich war schon immer überzeugt, und ich werde es immer bleiben, dass die Menschen, die am meisten für das Unternehmen tun, schon allein aus Respekt gewisse Privilegien verdient haben. Mein erster Rat an die meisten von euch ist, kehrt vor der eigenen Tür. Man erreicht nichts, wenn man herumsitzt und alles gesagt bekommen muss. Wenn ihr nicht vorankommt, wie ihr solltet, dann tut etwas dagegen, anstatt nur zu meckern und zu mosern. In gewisser Weise glaube ich, dass eine Art Trotzreaktion erfolgte und daraus in gewisser Weise der Disney entstanden ist, der mit all dem, was er früher einmal als Ideal empfand, in den 30er Jahren kann man das in all den Leuten, mit denen er befreundet war, ob das Mary Pickford und Charlie Chaplin gewesen sind, ob das sein Engagement für Hollywood-Drehbuchautoren gewesen ist und sowas, all damit brach er in dem Moment, wo er das Gefühl hatte, naja, ich bekomme letztlich nichts zurück. Ich unterstütze diese Leute, ich bin auf der liberalen Seite in Hollywood, aber die liberale Seite wiederum will vernichten, womit ich gerade Erfolg habe. Andreas Platthaus, Comic-Experte und Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das hat sich verstärkt, dadurch, dass er in eine ökonomische Krisensituation während des Krieges gekommen ist und auch nach dem Zweiten Weltkrieg zwar halbwegs saniert daraus hervorging, aber letztlich dann doch kleinere Brötchen backen musste, als ihm das recht war. Und in gewisser Weise hat er den Aufstieg vieler anderer Filmstudios nach dem Zweiten Weltkrieg mit großem Missmut beobachtet. Er wurde zu einer Art Nationalist, er war einer von denjenigen, die beispielsweise auch den hohen Anteil von Juden in Hollywood zu beklagen begannen, obwohl etliche jüdische Produzenten vor dem Zweiten Weltkrieg zu seinen engsten Vertrauten und auch seinen besten Freunden zählten. Ich glaube, dass da so eine Art Verfolgungssyndrom bei ihm gegriffen hat. Wenn Disney tatsächlich, wie man ihm immer wieder bestätigte, die Seele Amerikas verkörperte, dann wies diese Seele nun einen gehörigen dunklen Schatten auf. Er zeigte sich etwa in der unrühmlichen Rolle, die Disney in der Zeit der Kommunisten-Hatz während der McCarthy-Ära spielte. Nach dem Tod des Gründers 1966 kommt das Wachstum des Konzerns ins Stocken. Den Produkten fehlt die klare Linie. Bis beherzte Manager eine Renaissance einleiten, indem sie sich wie Michael D. Eisner eine ähnliche Machtfülle im Konzern aneignen, wie Disney sie besessen hatte, und eine einheitliche Strategie durchsetzen. Da ist sie wieder. Die Mischung aus beherztem Unternehmertum und rücksichtslosem Umgang mit Mitarbeitern und Konkurrenten. Die Disney-Renaissance der 90er Jahre führt einerseits zu einem Zurück zu den Wurzeln, also zur Wiederaufnahme bewährter Stoffe und Formeln, und andererseits zu einer Expansion mit einer erheblichen Erweiterung der Produktpalette. That winning isn't everything. Let's have fun out there. Walt Disney Pictures presents Emilio Estevez. Are we ducks or what? The Mighty Ducks, rated PG, parental guidance suggested. 1992 hat die Disney Company mit dem Realfilm The Mighty Ducks einen enormen Erfolg. Darin geht es einmal mehr um den großen amerikanischen Erfolgstraum. Ein jugendliches Eishockey-Team, das aus geborenen Verlierern zu bestehen scheint, wird von einem Anwalt trainiert und erzielt schließlich die ersehnten Siege. Nach dem Erfolg des Films kauft sich Disney eine Lizenz, um an der National Hockey League teilnehmen zu können, und stellt eine Mannschaft zusammen, die natürlich den Namen Mighty Ducks bekommt und das Entenlogo aus dem Film auf den Trikots trägt. Das dazugehörige Stadion, umbenannt in The Pond, der Teich, wird zum Drehort für neue Mighty Ducks-Filme. Beides, die Spielfilme wie die realen Sportereignisse, dienen nicht nur als wechselseitige Werbung. Das Zusammenspiel bringt vielmehr einen Kernimpuls der Disneyfizierung voran. Die Vermischung von Fiktion und Realität, von Simulation und Wirklichkeit bis zur Ununterscheidbarkeit. 4 Jahre später wiederholt Disney den Coup der Vermischung von fiktivem und realem Sport auf dem Gebiet des Baseballs. Disney ist jetzt nicht mehr nur ein kulturelles Exportunternehmen mit einem stabilen Binnenmarkt und erfreulichen Extraprofiten in Übersee. Disney ist vielmehr Teil des Weltmarktes der Bilder und Erzählungen. Das hat seine Rückwirkungen auf die Produkte selbst. Einerseits stößt der Liberalismus in der Disney-Mischung gelegentlich an seine Grenzen, andererseits müssen politische Rücksichten genommen werden, wenn es um die Marktpräsenz geht. Konstant bleibt indes die sehr amerikanische Mischung der Unternehmenskultur. Einerseits die permanente Feier einer großen Familie mit gemeinsamen Zielen und Werten und andererseits schlechte Bezahlung sowie eingeschränkte Arbeitnehmerfreiheiten und Rechte. Die spezifische Dialektik der Disney-Welt besteht darin, dass sie von Menschen geschaffen worden ist, die nur zu genau wissen, wie hart und rücksichtslos das Leben da draußen ist. Angefangen mit Walt Disney selbst, dessen Kindheit von Armut, Prügeln und schlecht oder gar nicht bezahlter Arbeit geprägt war. Selbst das ländliche Marceline-Ideal war ja mehr Traum als Wirklichkeit. Walt Disney errichtete eine Traumwelt, zu der er selbst als Kind keinen Zutritt gehabt hätte. Und Walt Disney, aufgewachsen als der provinziellste amerikanische Junge im provinziellen Amerika, brachte von seinem Militäreinsatz in Frankreich einen Hauch von europäischer Weltläufigkeit mit. Ein Interesse an europäischer Kultur, an Architektur, Kunst und Landschaften, die eine wichtige Zutat in seinem späteren Werk bildeten. Als Walt Disney mit seinem Europa-Fabel vom Militär zurückkam, hielt ihn sein Vater Elias für einen unamerikanischen Snob, dem es die Allüren auszutreiben galt. In Disneys Traumobjekten spiegelt sich dieses Ineinander von amerikanischer Provinz und weiter Welt, von Nostalgie und Entfremdung, von Engagement und Enttäuschung. Disney, das bedeutet, die ganze Welt sehen, aber zugleich in der amerikanischen Provinz verhaftet sein. Aus dieser biografischen Quelle entstammt ein Weltbild, das als universales Geschäftsmodell fungiert. Es ist der Dreiklang widersprüchlicher Impulse. Die nostalgische Sehnsucht nach einer Kindheit, die es nie gab. Die Hoffnung auf einen Platz in der Gesellschaft, in der man wie der Hund Strolch respektiert und beneidet wird. Und eine Neugier auf die vielen Facetten der Welt. Je schwieriger diese drei Impulse unter einen Hut zu bringen sind, desto überbordender muss die Traumarbeit sein. Genauso verhält es sich mit dem Schub von Liberalität und Diversität, die man in Disney-Filmen und Serien der letzten Jahre zu verspüren meint. Die Mischung aus Kindheitstraum, Konservatismus und Weltinteresse muss immer wieder neu abgeschmeckt werden. Und vielleicht ist ja was dran an dem Satz, der im Disney-Imperium über allem steht. Walt hätte es selber so gewollt. Es gibt nicht nur Ironie und Kritik gegenüber der Disneyfizierung der Welt. Es gibt auch in den USA einen wirklichen Zorn. Nicht nur bei Punks und Gewerkschaftlern. Vielleicht verstellt der Blick auf die echte und oberflächliche Diversität von Prinzessinnen und Helden den Blick auf tiefere Strukturen der Disneyfizierung. Als mediale Weltmacht treibt es der Disney-Konzern manchmal so weit, dass Geschäft und Profit die kollektive Traumarbeit überlagern. Die Wahrheit über Disney erfährt man am ehesten aus der Finanzwelt und den Börsenkursen. Die Marktkapitalisierung, das ist der Gesamtwert der Aktien eines börsennotierten Unternehmens, beträgt 2023 152,53 Milliarden Dollar. Das bedeutet freilich nur Rang 64 unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Auch was den Gewinn anbelangt, bewegt man sich eher im Mittelfeld. Die Marktmacht von Apple, Google oder Amazon ist um ein Vielfaches höher. Seit den Tagen von Walt Disney hat das Unternehmen neben seinem Expansionsdrang eine gewisse Krisenanfälligkeit gezeigt. Die Träume, die man verkauft, sind eben instabil. Die Notwendigkeit der ständigen Erweiterung und Erneuerung bringt sozusagen automatisch das Flop-Risiko mit sich. Im Jahr 2023 etwa sieht sich Disney gezwungen, um die 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen und wieder einmal eine innere Umstrukturierung vorzunehmen, weil die Einnahmen des hauseigenen Streamingdienstes Disney Plus hinter den Erwartungen zurückblieben. Umso wichtiger ist es, sich dem Weltmarkt anzupassen. Längst können sich die Großproduktionen allein auf dem US-amerikanischen Markt nicht mehr amortisieren. Der Konzern als Ganzes versucht jetzt den Spagat, den Walt Disney als junger Mann am Beginn seiner Karriere schaffen musste, nämlich zugleich erzamerikanisch und weltoffen zu agieren. Man kann diesen Widerspruch als dunkles Geheimnis des Konzerns ansehen oder einfach als liberale Maske vor dem konservativen Erbe. Ist die Öffnung der Erzählungen und Bilder für die Repräsentanz von Minderheiten, seien es kulturelle, ethnische, religiöse oder auch sexuelle, oder die Suche nach Motiven und Stoffen außerhalb der europäisch-amerikanischen Tradition, ist die gelegentliche Infragestellung von Klassen-, Geschlechter- und Generationenhierarchien also nichts als Heuchelei? Der Computeranimationsfilm Lightyear aus dem Jahr 2022 ist ein Nachfolger der höchst populären Serie der Toy Stories, begonnen in den 90er Jahren beim Pixar-Studio, bevor es von Disney gekauft wurde. Es geht um die Abenteuer des Spielzeug-Weltraumfahrers Buzz Lightyear. Skandalös in diesem Film ist allenfalls eine Szene, in der sich zwei weibliche Charaktere mehr als schwesterlich küssen. Prompt verboten 14 islamische Staaten den Film. Es gab auch heftige Ablehnung von fundamentalistischen christlichen Gruppierungen. Der dadurch entstandene Verlust ist gewiss zu verkraften. Die vermeintlich schöne Welt, die Disney hier fächert in den Filmen wie jetzt Lightheart, aktuell oder Forgotten Dreams auf Disney Plus, gab es ja auch einige Filme mit LGBTQ-Inhalten. Es wird ja sehr positiv eigentlich aufgenommen, dass Disney sich jetzt einsetzt und liberaler geworden ist. Literaturwissenschaftler und Autor Thorsten Hanisch. Aber gerade dieser Einsatz für Minderheiten, der wirkt halt sehr unglaubwürdig, auch weil es sich immer wieder Brüche finden im Gefüge. Man setzt sich zwar jetzt für Homosexuelle ein, aber gleichzeitig duckt man sich wieder vor China weg. Vor ein paar Wochen wurde ja auch eine Simpsons-Episode wurde ja gestrichen, in der China kritisiert wurde wegen Kinderarbeit und Smartphone-Zusammenbau und so. Und das macht es halt extrem unglaubwürdig, finde ich. Also im Kern ist auf jeden Fall Disney ziemlich nach wie vor ziemlich konservativer Konzern. Der Reiz der Animationsserie The Simpsons, ein Herzstück von Disney Plus, liegt darin, dass sie mit unverschämtem Sarkasmus die Strukturen familiärer und urbaner ebenso wie ökonomischer und politischer Verhältnisse karikiert und dabei die Gesellschaft der USA ebenso wenig schont wie den Rest der Welt. Episode 12 der 16. Staffel der Simpsons jedenfalls erzählt mit gewohnter Deutlichkeit von einer Reise der Familie nach China, um dort ein Baby zu adoptieren. Diese Reise führt sie nicht nur an die Große Mauer, sondern auch auf den Tiananmen-Platz in Peking und zum Mausoleum des großen Vorsitzenden. Am Grab von Mao Zedong zeigt sich Homer Simpson begeistert. Oh, look at him sleeping. He's like a little angel that killed 50 million people. Die Episode wurde in Hongkong aus dem Streaming-Angebot entfernt. Es wurde nie erklärt, ob die Disney-Plus-Verantwortlichen diese Entscheidung selbstständig fällten oder ob sie Druck aus China ausgesetzt waren. Wir Kinder, die mit Disney-Märchen, Mickey-Maus-Clubs und Entenhausen aufwuchsen, sind heute Eltern, manche Großeltern. Man erinnert sich gern zurück, entdeckt in seinen Kinderträumen auch das eine oder andere Zweifelhafte. Aber wesentlicher ist die Frage, inwieweit sich das Weltbild der Disney-Produktion eigentlich verändert hat. Das gilt ganz besonders für die Geschlechterrollen. Was wurde eigentlich aus der Disney-Prinzessin? Ich hab ihn im Traum gesehen. Das Glück war nah. Im Traum durfte ich zu ihm gehen. Doch nun ist die Wirklichkeit da. Ich glaub an das Glück, denn einmal wieder alles anders sein. Drum glaub ich heute noch, werd ich sehen. Ich muss nur zu ihm gehen. Was ist eine Disney-Prinzessin? Natürlich, die zentrale weibliche Märchengestalt. Schneewittchen und Dornröschen, die Meerjungfrau und das Aschenputtel, Rapunzel und alle, die darauf folgten, aus dem Schatz von Märchen, Folklore und Fantasy. Am Übergang vom Mädchen zur Frau verkörpert sie zugleich Unschuld und Wissen. Sie ist zugleich unschuldiger und reifer als ihr männlicher Widerpart, der sich gefälligst vom spielenden Kind zum bürgerlichen Mann mausern soll. Disney-Prinzessinnen haben große Augen, sie tragen gern glitzernde Kleider und es geht von ihnen ein rosa-roter Glanz aus. Sie sind zwar nicht mehr so sanft wie früher und übernehmen auch nicht mehr sofort die Hausfrauen- und Mutterrolle. Sie können schon mal kämpferisch und wütend werden, wenn man sie unterschätzt. Aber spätestens, wenn sie anfangen zu singen, sind sie wieder in ihrem Pink-Element. Morgen schon werd ich es sehen, ich muss nur zu ihm gehen. Das Leben, es lacht mir dann zu. Die Prinzessin ist immer diejenige, die auf ihren Prinzen wartet, ist immer die Passive. Das gehört halt zu Grimm dazu. Das ist ganz schwierig, das dann aufzubrechen. Mechthild Wiesner, freie Journalistin und Comic-Expertin. Aber auch in moderneren Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Frozen, ist es schwierig. Frozen finde ich insofern sehr interessant, weil man ja zum einen die Anna hat, die die Passive ist, die wartet, und die Elsa, die Aufmüpfige, die ja die eigentliche Heldin ist. Und wenn ich mir aber das Spiel meiner Töchter angucke, ist es schon so, dass dann viele Mädchen dazu neigen, dann doch eigentlich lieber die brave Anna sein zu wollen, denn die aufmüpfige Elsa. Also es entspricht sowieso natürlich Kindern, dass sie eher den Rollenmustern folgen müssen, die sie als die gefälligeren und die angepassteren sehen. Und Disney haut da mit seinen Frauenfiguren sehr in diese Kerbe rein. Disney ist auf eine gewisse Art und Weise gezwungen, diverser zu werden und macht es unter anderem damit, dass es ein langes Diversity Statement auf der Disney-Webseite gibt, was alle Interessierten lesen können und wo Disney unter anderem behauptet, dass sie schon immer inklusiv waren, was ich sehr interessant finde, weil ich dem definitiv nicht zustimmen würde. Aber das ist etwas, was quasi in der Retrospektive behauptet wird vom Konzern. Veronique Sina, Medienwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt. Und es wird dann aufgeführt auf der Disney-Webseite unter diesem Diversity-Konzept, was natürlich in dem Moment eine Business-Strategie ist. Es geht darum, dass Disney, die Firma, diverse Stellenbesetzung betreibt, dass aber auch die Inhalte divers gestaltet werden. Ein besonders wichtiger Punkt zum Beispiel ist Stories Matter, glaube ich, nennen sie das, wo sie aufführen, dass sie auch stark dafür sind, die Inhalte diverser zu gestalten, hinter der Kamera, vor der Kamera divers zu besetzen und inklusiv zu sein. Und das ist dann natürlich immer die Frage, ist das jetzt nur ein Statement und kann man das abhaken, weil man es mal formuliert hat und es einfach behauptet, oder wird es auch tatsächlich durchgezogen? Aber das ist so ein großer Punkt, dass die Disney Corporation sich mittlerweile selbst als diverse, als divers inszeniert. Wie viel Diversität verträgt sich überhaupt mit dem Konzept der Disneyfizierung? Wenn man unter Disneyfizierung die Konstruktion eines Weltbildes verstehen kann, dann sicher nicht im Sinne expliziter Propaganda. Was geschieht, läuft vielmehr auf der Ebene der Grundfragen des Lebens ab. Was ist eine Person und wie wird man zu einer? Was bedeutet Gemeinschaft? Wie finde ich Sinn und Bestätigung im Leben? Welche Erwartungen darf ich haben? Welche Werte muss ich akzeptieren? Welche Freiheiten darf ich mir nehmen? Um Disney und die Disneyfizierung gleichsam als eine der Schattenreligionen dieser Welt zu verstehen, muss man offenbar immer zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken. Die Vergangenheit, das ist die kulturelle Zähmung einer wilden Fantasie, das ist die gekränkte nationale Moral, die Disney bei einer konservativen Mehrheit in Politik und Alltag beliebt machte. Und das ist der Versuch, diese konservative Grundhaltung durch Bekenntnisse zu Toleranz und Diversität zu ergänzen. Zur Zukunft gehört auch der Umgang mit dem Erbe. Man unterzieht nun auch das Archiv und den Klassikerkatalog einer Revision. Die Firma Walt Disney hat ungefähr im Jahr 2021 angefangen, ihren gesamten Comic-Back-Katalog auf problematische oder für sie problematische Inhalte zu untersuchen. Dabei haben sie den sehr drakonischen Weg gewählt, einfach ganze Figuren, die ihnen problematisch erscheinen könnten, auszulöschen. Stefan Panor, freier Publizist und Comic-Experte. Das betrifft unter anderem den Indianerjungen Klein Adlerauge, Little Hiawatha, oder Br'er Rabbit, eine Hasenfigur basierend auf zugegeben sehr rassistischen Geschichten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die aber bis 2021, teilweise noch bis 2022 in immer neuen Geschichten dargestellt wurden. Diese Figuren wurden komplett in allen Geschichten, in allen Produkten, die von Beginn des Bestehens der Firma bis heute entstanden sind, in den Giftschrank gelegt. Das heißt, es ist nicht ein rein rückblickender Aufräum- oder Wegsperrversuch, sondern es ist der Versuch, tatsächlich umfassend die eigene Vergangenheit und Gegenwart zu bereinigen von Dingen, die möglicherweise als problematisch empfunden werden könnten. Disney ist längst schon wieder zu neuen Ufern aufgebrochen. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass es ganz andere Formen und Inhalte der Disneyfizierung geben kann. Dazu gehört, dass viele der Animationsklassiker als sogenannte Realfilme neu gedreht werden. Mit menschlichen Schauspielern, aber natürlich mit viel computergenerierten Bildern. Dazu gehört, dass die Attraktionen von Disney World zu Schauplätzen von Filmen werden, wie in Jungle Cruise oder Ghost House. Dazu gehört auch die Disneyfizierung in den Hotels, die die Vergnügungsparks umgeben und die sie wie einen sterilen und ewig währenden Kindergeburtstag ins wirkliche Leben verlängern. Und dazu gehört, dass sich die einst als Genres voneinander getrennten Bildwelten von Märchenfantasie und Naturdokumentation immer mehr vermischen. Die Kombination von Komfort, Kontrolle, Betreuung und Reglement lässt erahnen, Disneyfizierung könnte heißen, dass es irgendwann keinen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Vergnügungspark mehr gibt. Es könnte aber auch heißen, dass es irgendwann keinen Unterschied zwischen Vergnügungspark und Gefängnis mehr gibt. Welcome to a place. Our guests got to come and see an hours old gorilla. That's the kind of thing that's going to make people want to do something for these animals in the wild. We're wonder. He's humongous. Hey, buddy. You look so good up there. Meets the wild. That was awesome. People are going to have a one-of-a-kind experience that they'll never get ever again in their lifetime. National Geographic's Magic of Disney's Animal Kingdom, narrated by me, Josh Gad, only on Disney+. Der Themenpark Animal Kingdom in der Walt Disney World setzt sozusagen die Disneyschen Naturbilder aus klassischen Tierfilmen wie Die Wüste lebt oder Die Insel der Seehunde, wo man, unterstützt durch programmatische Musik, den Tieren mehr oder weniger menschliche Verhaltensweisen unterstellt, in die Realität fort. 150 verschiedene Tierarten in möglichst naturgetreu nachgebautem Ambiente stehen den Besuchern im Animal Kingdom zur Verfügung, zum Sehen, Anfassen und Verfolgen. Dazu in Modellen und Projektionen auch Kombinationen aus existierenden Tierarten und solchen, die längst ausgestorben sind und die man rekonstruiert hat, und schließlich solche, die einfach der Fantasie der sogenannten Imagineers entsprungen sind, wie bei Disney die Bildgestalter heißen. Die Vermischung des Organischen mit dem Künstlichen und die Vermischung des Realen mit dem Fiktiven im Animal Kingdom mag einer endgültigen Disneyfizierung der Welt erstaunlich nahe kommen. Natürlich sind die künstlichen Tiere auch wesentlich sauberer als die echten. In der fundamentalen Disneyfizierung wird nicht nur die Kulturgeschichte, sondern auch die Naturgeschichte umgeschrieben. Die Welt, das ist keine Schöpfung eines Gottes oder einer Göttin. Und sie ist auch keine langsame Entwicklung von Kohlenwasserstoffen über viele Arten bis hin zum Menschen. Nein, die Welt ist eine Schöpfung von Walt Disney. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Hop-de-ooby-doo-ba. I wanna walk like you, cheep, talk like you, cheep, too. Weepy-dee-be-doo-ba. You'll see it's true. Shoo-ba-dee-doo. An ape like me. Scooby-dooby-dooby. Can't learn to be you. Traumfabrik für die Welt. Eine lange Nacht über das Disney-Imperium. Es sprachen Daniel Berger, Thomas Krause, Rebecca Madita Hund, Georg Seslen und Martin Reindl. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Widdig. Regie Sabine Fringes. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Tea, cousin Louie, you're doing real good.